Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei wrestling-infos.de. Wir sind immer noch mitten auf der Road to WrestleMania, diesmal in Europa. Aber irgendwie weiß ich nicht so genau, ob diese Road hier richtig Fahrt aufnimmt oder ob sie übermäßig Fahrt aufnimmt. Es ist, finde ich, eine ganz schwierig zu greifende Situation derzeit. Die Halle, also die Crowd in der Halle, funktioniert eigentlich gut bis überragend gut über weiteste Strecken. Und da, wo es ein bisschen ruhiger ist, würde ich am liebsten ja das Booking-Team, ja, wie soll ich sagen, am Nasenring durch die Manege führen, weil das wirklich dusselig teilweise ist, wie man die Crowd unnötigerweise vor wichtigen Matches runterzieht, aber darüber sprechen wir. Aber ansonsten funktioniert die Crowd wirklich gut, die Fans sind heiß auf das Produkt, sie machen Stimmung, sie feiern sich selbst, sie feiern das Produkt, sie freuen sich einfach. Das ist das große Plus. Andererseits hat man sich, finde ich, Booking-mäßig auch nicht mit dem größten Ruhm bekleckert. Wir wollen darüber heute sprechen und über potenzielle ja, Abendessen-Tipps wollen wir auch sprechen. Das mache ich natürlich wieder mit der besseren Podcast-Hälfte aus München. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris. Ja, wunderschönen guten Tag. Ich fange ja immer wieder sehr gern mit dem Wetter an, vor allem wenn es so schön sonnig ist und ich verspüre langsam so schon sommerliche Gefühle. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf diese Ausgabe. Und das Mittagessen vorweg, es wäre keins mit uns beiden, falls die Leute jetzt vielleicht sich gedacht haben, okay, da muss ich sofort meinen Geldbeutel aufreißen. Nee, es geht um andere Personalien, die aber auch interessant wären. Wobei, erzähl doch nichts. Ich mache jetzt hier die Marktlücke einfach auf. Also... Denn wenn du schon für 25.000 Euro ein Abendessen mit John Cena bekommen kannst, finde ich, wie soll ich sagen, naja, also 2.000 Euro für ein Abendessen mit uns, pro Person natürlich, nicht zu viel. Insofern, ach Gott, Chris, ich denke, wir sollten uns da auch mal anbieten. Also warum denn nicht? Was für John Cena für 25.000 Euro? Ich glaube, Cody kriegst du für 10.000 und ich glaube, Shawn Michaels, abgewrackt mittlerweile, kriegst du ja auch schon für 5.000 Euro nachgeschmissen. Also ich denke, da sollten wir es eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, unter 7.500 eigentlich nicht machen, oder? Ja, wir können so einen Frühbucherrabatt machen, dann kriegt man uns irgendwie für 6.5 oder sowas, keine Ahnung. Vielleicht kriegt man auch so ein Autogramm noch, ein Bild von uns. Also ich denke, da können wir auf jeden Fall mit den Leuten da ins Geschäft kommen. Finde ich gut, so Happy Hour Double Check oder irgend so. Da kann man ja auch irgendwie jetzt richtig abdriften in erbärmlichste Wortspiele. Da sind wir uns nicht zu schade für. Achtung, ich mache jetzt gleich mal hier auf YouTube Community Appell. Wenn ihr das Motto für das Abendessen mit Chris und mir habt, schreibt es in die Kommentare. Es geht nichts über abgewrackt und schlüpfrig und erbärmliche Sprüche. Nee, also wie gesagt, wir haben eigentlich ja zum Thema uns gemacht, mit einer richtig wichtigen News einzusteigen. Das Blöde dabei ist, uns ist gar nicht so richtig viel an News unter die Haube, besser gesagt, also die Haube ist gut, vor die Flinte gekommen. Außer, das war der Gag, über den wir beide sofort lachen mussten, man kann tatsächlich John Cena für 25.000 zum Abendessen jetzt buchen. Chris, warum sollte man sowas machen? Ja gut, ich denke mal, Superfans wird es sicherlich geben, die so einen Moment sich kaufen wollen würden. Es gibt ja auch immer diese VIP-Backstage-Pass-Geschichten für Konzerte, wo du dann die Band treffen kannst. Um ehrlich zu sein, da habe ich nie wirklich so Erfahrungsberichte mir auch durchgelesen. Ich frage mich, wie das so abläuft, ob da die Bands auch beisammen sind, beziehungsweise die Rockband. Und beim Wrestling wird es ja nicht anders sein. Also ich habe da schon sehr unangenehme Fotos gesehen von Fans, die Becky Lynch und Sasha Banks sehr unangenehm drücken. Und so ein Abendessen. Gut, mit Cena, glaube ich, kann das sogar spannend werden. Der Mann hat ja viel zu erzählen, ist ja nicht nur Wrestler, sondern Rapper, Hollywood-Schauspieler und mittlerweile ein Superheel. Also denke ich mal, wird es da sicherlich Anfragen geben. Würde mich nicht überraschen, wenn es da sogar mehr Anfragen gibt, als wir uns vorstellen würden. Also interessant finde ich aber, dass Cody nicht so teuer ist wie Cena, sondern deutlich unter dessen Preis. Also das ist die einzige Überraschung, aber ja, es wäre für mich irgendwie weird. so zu zahlen, um jemanden zu treffen. Ich bin auch Fan von gewissen Leuten oder Teams, aber ich muss jetzt nicht extra zahlen, um mit denen ins Gespräch zu kommen, weil es kann sehr schnell unangenehm werden und dann sind ganz schnell mal 25.000 Dollar in dem Fall auch in den Sand gesetzt. Aber ich verstehe es nicht. Warum soll ich Geld dafür zahlen, dass jemand mit mir spricht? Also es impliziert ja, würde ich kein Geld zahlen, würde er auch nicht mit mir sprechen. Ergo, warum soll ich Geld zahlen, damit er etwas tut, was er wirklich nur des Geldes macht? Ich verstehe den Sinn gar nicht, aber ich verstehe durchaus, dass da bestimmt ein Markt für ist, denn sonst wird man das ja nicht machen. Diese von dir angesprochenen Meet the Band, was ich, VIP Platinum Tickets oder wie der Schrott heißt, habe ich auch nie verstanden. Also da sieht man ja immer wieder dann Fotos Backstage, wie die dann da irgendwie mit der Band rumstehen. Die gehen da hin, haben auch bestimmt richtig Bock drauf, ne? Ich peil's nicht. Aber na gut, das ist der Turbo-Kapitalismus, wo man aus allem Geld machen kann. Und ja, ihr seht, uns fällt nicht wirklich was ein, um diese heutige Show zu eröffnen. Und da dachten wir, reden wir doch mal über das verkommene Kapitalistenmodell, wo man Zeit mit Menschen für Geld kaufen kann. Klar, wenn man eine bestimmte Dienstleistung dafür haben möchte, ist das ja das älteste Gewerbe der Welt. Da mag es vielleicht Gründe für geben. Aber das ist echt wirklich geil, dass ich 25.000 Euro zahle, damit ein Mensch für, bestimmt auch mit der Stoppuhr sitzen da die Agenten und die Security-Leute, bestimmt, was ich, für eine halbe Stunde oder sowas. Und dann drischt er da ein paar Catchphrases. Ja, Cody sagt, worüber willst du heute denn sprechen? Alter, dann redet er am besten bestimmt wieder nur, wie er immer nur redet. Also, da müsste ich ja Geld kriegen letzten Endes, aber naja. Das mit Cody Hoppala, was? Der fragt dich dann so heuchlerisch, worüber willst du reden? Fällt dir sofort ins Wort. Genau. Und dann Mic Drop vor Ende der Vorspeise und weg war er. Schönen Dank auch, ja. Also mal schauen. Also vielleicht gibt es da auch Erfahrungsberichte. Wie gesagt, wir verachten das, aber uns kriegt ihr für 7,5. Ja, das ist gar kein Thema. Und wir bleiben auch die vollen 45 Minuten. Ja, da kennen wir tatsächlich nichts. Ja, und ich esse ja auch langsam. Deswegen, das passt schon. 45 geht sich aus. Das ist gut, weil dann, wenn du langsam isst, laber ich die erste 20 Minuten Geschichte rum. Und dann laberst du die zweiten 25 Minuten, weil ich esse immer sehr schnell. Okay. Und da können wir das ja sehr elegant machen. Hat auch den Vorteil, dass wir uns dann mal sehen würden. Aber für 7.500 Euro kann man das so mal in die Wege leiten. Da sind wir ja für alles zu haben. Wir treffen uns dann so in der Mitte, würde ich sagen. Was ich so Frankfurt oder so. Das ist dann auch vielleicht gar nicht schlecht. Ja, das ist ja nicht weit für mich auch, ja. Ja, dann könnte auch die Deutsche Bank das ja vielleicht sponsoren. Also die sitzen da ja auch. Also wir werden da Mittel und Wege finden und werden mal unsere Marketingabteilung anzapfen, was da so geht. Wie gesagt, Anfragen, bitte Geld immer im Voraus. Und dann ruft uns nicht an, wir rufen euch an, sobald das Geld da ist. Trust me. Gut, damit kommen wir zum eigentlichen Gegenstand des Podcasts, nämlich die Weeklies. Und da war man natürlich schon gespannt dieses Mal, was denn in Europa so abgeht, nachdem John Cena ja heel geturnt ist. Er hat sich ja dann erstmal sehr rar gemacht und auch überhaupt nicht zu Wort gemeldet. Pardon. Das sollte sich ja ändern in Europa. Leider habe ich die Smackdown-Ausgabe, da änderte sich mal gerade gar nichts und Chris übernimmt die Raw-Ausgabe und da hat sich tatsächlich was geändert. Wir werden darüber sprechen. Chris und ich haben uns im Vorfeld nicht abgesprochen über dieses John Cena-Segment. Das heißt, ich weiß nicht, was er darüber denkt und er weiß nicht, was ich darüber denke, sodass wir gleich das erste Mal ohne Vorwissen beim jeweils anderen uns diesbezüglich austauschen. Bevor das aber soweit ist, müssen wir durch die Smackdown-Ausgabe durch. Und es fühlt sich wirklich so an, wie ich es sage, wir müssen da durch. Denn das war booking-technisch bestenfalls Hausmannskost, wenn überhaupt. Eigentlich hat man hier nach Schema F gebookt. Man hat sich auch gar nicht so stellenweise richtig bemüht, die Halle groß zu vertrösten. Ich glaube, Heyman hat die Halle mehr oder weniger sogar verarscht, aber darüber reden wir gleich. Es war eine Übergangsshow, muss man sagen. Eigentlich ist hier nicht viel passiert. Entweder hat man auf Raw hingewiesen, ein paar Tage später, oder man hat auf die kommende Smackdown-Ausgabe hingewiesen, eine Woche später. Aber das Hier und Jetzt, das war eher nicht so der Feger, würde ich sagen. Wir gehen mal Segment für Segment durch und ich glaube, wir müssen uns hier auch nicht bei jedem Segment aufhalten, denn es war sehr häufig alter Wein aus nicht mal wirklich neuen Schläuchen. Das war bookingmäßig, wie gesagt, nicht das nächste Level. Gut, wir haben auch noch ein bisschen Zeit, ja, also WrestleMania ist, wir nehmen jetzt auf am Donnerstag, am 20., das ist noch ein Monat hin. Also man muss da ja auch noch ein bisschen das eine oder andere Spezielle noch bieten. Andererseits frage ich mich, so wie die Road gerade verläuft, was dieses Spezielle noch groß sein soll. Ja, warten wir es mal ab. Also bei der SmackDown-Ausgabe ist diesbezüglich, wie gesagt, so gut wie gar nichts passiert. Was ist denn überhaupt passiert? Ja, also es fing solide, kann man sagen, es fing solide an. Man hat auf ein Publikumsmagneten gesetzt oder auf jemanden, der gute Reaktionen zieht, nämlich L.A. Knight. Der kam auch als erstes an den Ring. Die Fans fanden das richtig gut. Er spielt so ein bisschen mit der Crowd, zieht ein paar Yes raus und funktioniert auch. Man sagte eben auch, ja, das erste Mal sind wir in Barcelona. Dieses ist das erste Mal, es kommt immer gut. Die Fans haben es dann auch dankend aufgenommen. Dann kam Jimmy Uso dazu, wo ich dachte, hupala, ein zweites Babyface, interessant. Der klagte sein Leid, dass er noch gar nicht so genau wisse, wie überhaupt zu WrestleMania überhaupt hinkommen sollte. Denn läuft nicht so richtig gut für ihn, was die Show, die größte Show des Jahres angeht. Also eigentlich müsste er doch jetzt mal ein US-Titelmatch bekommen. Dann hätte er auch wieder bessere Karten, was die Road to Mania angeht. Die neue Bloodline, derzeit wohl die einzige, man weiß nicht so genau, was mit der Original Bloodline ist, die tüdelt ja mehr oder weniger random jeder für sich durch die Gegend. Also die neue Bloodline kam dazu, Solo als Sprachrohr, wurde lautstark ausgebuht und hat, finde ich, was Interessantes gesagt. Das war so ein kleines Detail, wo ich Chris und mich eigentlich bestätigt gesehen habe. Er hat gesagt, pass mal auf, also du, lieber Jimmy, hast hier mal gerade gar nichts zu melden. Du bist eigentlich eh nur am Verlieren. Und deswegen hat hier unser Jacob das Titelmatch verdient. Deutlich eher als du. Und als er sagte, Jacob Fatu Titelmatch, gab es einen riesen Pop. Also die Crowd ist with him. Also sie steht an seiner Seite. Und Jacob als Heel hier sehr over. Wobei, das hat man auch hier wieder gesehen, diese Geschichte mit Jacob und Braun Strowman funktioniert tatsächlich richtig gut. Ich finde, beide Worker machen das gut und die Crowd ist auch voll dabei. Nun gut, Jimmy sagte, nö, ist nicht. Du hast hier überhaupt gar nichts zu melden, lieber Solo, denn eigentlich bist du der größte Verlierer, denn du hast ja die Olaf Haller gegen Roman verloren. Wie erbärmlich, wie erbärmlich. So, die Bloodline fand das nicht so gut. Der Ring wurde umzingelt. Es gab dann auch ein Handgemenge, bei dem die beiden Faces, Uso und Knight, zuerst auch ins Hintertreffen gerieten. Ah, aber dann kam eben das Theme von Strowman. Riesenpop. Also gut, es wurde alles bejubelt zu diesem Zeitpunkt. Aber Strowman ist derzeit ziemlich over. Man hat dann ein Six-Man-Tag angesetzt zwischen Strowman, Knight und Jimmy Uso, also Standardansetzung, wenn man auf einer, ja, wie soll man sagen, Weekly Meets House Show ist. Das ist ja irgendwo dazwischen immer diese Europa-Touren, wenngleich wir mitten auf der Road sind. Vieles, wie gesagt, bei SmackDown da aber nicht passiert. Also war es eine bessere House Show. Ja, gegen die Faces, gegen die Heels, die Bloodline, Solo, Jacob und Tamatonga. Das ging dann so hin und her. Crowd war sehr gut drin. Am Ende hat dann das Face-Team gewonnen, aber es ging natürlich noch fröhlich weiter. Knight und Sikoa prügeln sich weg. Am Ende blieb dann nur noch dieser Showdown zwischen den beiden, ja, in dieser Zusammensetzung hier gerade von den sechs Workern, wohl mit Abstand die derzeit heißesten Worker, nämlich Braun Strowman und Jacob Fatu. Dieses Mal wurde die Story so erzählt, dass Jacob Strowman mit diversen Moonsaults wieder geplättet hat und hier die Oberhand behalten hat. Also was ist hier storyline-mäßig passiert? Streng genommen gar nichts. Man macht diese Geschichte mit Strowman und Jacob weiter. L.A. Knight ist irgendwie dabei. Ob er jetzt gegen Solo geht oder nicht, muss man gucken. Oder ob das mit Solo und Jacob weitergeht. Also hier ist storyline-mäßig überhaupt nichts passiert. Zumindest habe ich nichts gesehen. Vielleicht kann Chris mich dann noch eines Besseren belehren. Aber es war in Ordnung. Aber man sieht schon, was das hier angeht, da muss jetzt langsam der Storyline-Zündeffekt kommen. Denn wenn du mit Jacob gegen Strowman gehst, da sind aber die 4 Wochen noch lang. Mein lieber Chris, was hast du hier gesehen? Ich glaube, die Situation, die hier für alle wertvoll war, ist eine sehr wohlwollende Crowd. Und ich glaube, dass die gleichzeitig das Segment besser gemacht hat, weil, wie du schon gesagt hast, gefühlt jeder super over war. Ich habe schon, glaube ich, in den letzten Ausgaben angedeutet, dass ich bei Jacob ein bisschen Angst habe, dass dieser verlorene Weg, den Jimmy auch angesprochen hat, für sich selbst Richtung Mania, so ein Problem ist. Also die Aufmerksamkeit auf John Cena, vor allem auf Cena und The Rock und Cody, die tut vielen weh. Und es kann auch wie bei der Formel 1, wenn der erste wegfährt mit Cena und Rock, ist sogar der zweitbeste Wagen dann irgendwie wertlos, wenn man sich Punk, Roman und Seth ansieht, die quasi dann das zweitgrößte Match bekommen. Und hier hast du dann so die Nachzügler irgendwie, die dann da hinterher fahren. Ich bin grundsätzlich auch ein Fan von vielen. Also wie gesagt, ich habe auch mit Solo irgendwo schon noch Sympathien, weil ich glaube, er macht echt noch immer das Beste aus dem. Jacob ist natürlich großartig, aber bei ihm sehe ich noch immer das meiste Potenzial und deswegen bin ich da auch irgendwie enttäuscht, weil eine Fehde gegen Strowman, so cool das Ganze auch aussieht, ich glaube nicht, dass es eine Fehde ist, die dich auf das nächste Niveau deiner Karriere hieven könnte oder wird. Ich kann mich natürlich irren und es kommt noch irgendwo die Zündung in dieser Storyline. Allerdings bezweifle ich das schon sehr stark. Also man wird sich noch eine Ausgabe aussuchen, wo einer gegen den anderen turnt. Und dann wird es wohl auf Solo gegen Jacob hinauslaufen. Was LA Knight, Strowman und Co. machen, puha. Das weiß ich nicht. Für Strowman, ob sich Mania ausgeht, weiß ich nicht. Hängt von der Battle Royale ab, ob es die überhaupt noch gibt. LA Knight ist ja in einer Situation, wo er eigentlich sagen kann, weißt du was, okay, ich bin jetzt über 40, aber die Fans bejubeln mich wirklich überall auf der Welt und ich bin United States Champion, für mehr wird es einfach nicht mehr reichen und das geht auch vollkommen in Ordnung. Also deswegen Chapeau auch an ihn, weil er bekommt auch nicht viel und die Fans, ja, weiß nicht, denen reicht das wohl aus und dann kannst du ihn natürlich immer wunderbar mitten in der Card ihrer Show bringen, um die Fans wieder aufzuwecken. Jimmy, ja, da halt noch immer das tolle Match gegen seinen Bruder aus dem Vorjahr mit, wird mich auch überraschen. Also das sind so die Leute, die müssen auf Multiman-Matches bauen oder für Battle Royals, um auf die Card zu kommen. Und um ehrlich zu sein, auch wenn natürlich der Schatten von Cena und Rocky groß ist, so blöd es klingt, bis auf Jacob, wenn keiner von denen auf die Card kommt, werden wir jetzt bei der Review nicht drüber sprechen und sagen, Mann, die habe ich aber vermisst auf der Card. Und da liegt es dann halt irgendwie schon am Creative Team, am Triple H, damit man da schon noch irgendwie Interesse hat daran. Also klar, ich denke an die anderen Manias zurück. Ich hatte da auch die gleichen Erinnerungen. Also keine Ahnung, so tolle Matches, die auf dem Papier ganz gut sind, die man sich aber einfach sparen kann, weil die Story nicht gut genug war. Vielleicht bin ich ja auch zu streng, aber genau genommen hast du schon richtig gesagt, hier gibt es keine Story. Es geht um nichts und es ist gefühlt ziemlich random, wer mit wem gerade am werkeln ist. Denn noch vor einer Woche war Nakamura der United States Champion und jetzt ist er komplett raus und es mischt sich quasi neue Bloodline ein. Also irgendwo zwischen diesen Superstars ist auf jeden Fall ein nettes Match drinnen. In welcher Konstellation ist ziemlich egal. Aber dafür hat man sich einfach die Wochen nicht Zeit genommen, um sie entsprechend aufzubauen. Und ich finde vor allem bei Jacob, dass das nachhallen wird. Jetzt in Europa hatte man Glück, glaube ich, mit der Crowd. Ich glaube, in jeder anderen Stadt in Amerika wäre dieses Segment ziemlich gestorben. Vielleicht als Opener nicht, aber ich glaube, es fehlt nicht viel. Ja, da hast du natürlich recht. Also der Europa-Faktor, ich will nicht sagen, er verwässert manches, aber er mag über manches hinwegtäuschen, was in Amerika vielleicht anders tatsächlich mittlerweile wahrgenommen wird. Und wir werden das dann ja auch spätestens dann wieder testen können, wenn man drüben ist. Es sei denn, die Storyline, ich habe es ja angedeutet, nimmt nochmal eine ganz andere Wendung Richtung Solo. Und das wird auch noch interessant, weil dann wird Jacob als Babyface in diese Storyline gehen. Und Jacob als Babyface ist dann gefährlich, wenn er sich wie ein Babyface verhält. Jacob als Babyface kann ich mir sogar gar nicht mal so schlecht vorstellen, wenn er einfach das macht, was er immer macht. Aber das ist auch wieder schwierig, weil das, was er immer macht, ist ja, dass er, weiß ich nicht, dass er irgendwie einen Bezugspunkt immer hatte. Und der Bezugspunkt war Solo, den er ja eben immer, ich liebe dich, mein Tribal Chief. Was ist, wenn der Bezugspunkt wegfällt? Wie kann er dann noch das Jacob-Gimmick aufrechterhalten, das Chris und ich so toll finden? Muss man auch sehen. Also für Jacob kommt jetzt eben, wir haben es angesprochen, letzte Woche glaube ich auch, Schicksalstage, wo man sieht, up or out. Also so krass wird es nicht, aber wie sein Weg weitergehen wird, muss man abwarten. Worauf ich jetzt schon überhaupt keinen Bock mehr habe, ist, wie die Geschichte weitergeht zwischen Naomi, Bianca Belair und Jade Cargill, wenn man Bianca Belair da überhaupt noch reinpacken kann, denn bei Raw gab es ja Ereignisse, die für Bianca eher was anderes andeuten. Aber was wir bei SmackDown gesehen haben, war wieder für Jades Darstellung, finde ich, so überhaupt nicht gut. Es war nämlich Jerry Springer Gebitsche und Getüdel ohne Ende. Es gab ein Interview, Jade Cargill in der Halle erzählt ein bisschen was über Naomi. So richtig viel konnte sie nicht sagen, weil Liv Morgan und wo ist sie, unsere Bodyguard-Frau? Raquel Rodriguez, danke. Dazu kam, ja, es gab nichts, es gab nur Rumgebitsche und nächste Woche geht's dann weiter. Toll, ja, also das wird traurig, zumindest ist es bisher traurig und Entschuldigung, dass ich so huste viel im Moment, ich habe irgendwie mir was aufgesagt. Ich weiß nicht, Chris, das mit Jade ist ein Auf und Ab, ne? Man scheint bei WWE nicht so genau zu wissen, entweder was will man oder man glaubt, dass diese Segmente ihr tatsächlich gut tun. liegen wir falsch, Chris? Ja gut, das kann auch sein. Also ja. Das kann man ja beim Mittagessen mit uns dann besprechen für 7.500 €. Aber 45 Minuten, ja. 45 Minuten habt ihr Zeit, uns zu erklären, warum Jade Cargills Booking sehr gut ist. Keine Ahnung, ich will mich ja selbst auch immer an die Nase nehmen und schauen, okay, Triple H und Long-Term Booking, das ist ja etwas, womit er jetzt natürlich prahlen kann, wenn man John Cena anschaut, ja. Und auch Roman Reigns Regentschaft damals. Na, über Cena würde ich gerne nachher nochmal sprechen. Genau, da will genau, ich auch nicht die Vorschusslorbeeren rausknallen. Ja. Und deswegen würde ich da irgendwie sehr gern den ganzen Zeit geben, aber das wird ja. Und das tötet sie ja wieder ab. Wir haben ja die ganze Geschichte schon mal gehabt. Und es ist interessant, wie sehr sich diese Gerüchte immer mit diesem Booking dann, wie die parallel verlaufen. Ich bin irgendwo ein Fan von Cargill, auch wenn sie eigentlich nicht mal so viel macht gerade. Ich finde es schade, dass man beim Wrestling auch sehr selten das herausholt, was es ist, nämlich Wrestling. Wie Gunther zum Beispiel. Du hast ein so schönes, breites Roster. Dazu kommst du wahrscheinlich noch, hier hat man einen so schönen, speziellen Gegner herausgesucht. Sowas macht Spaß und sowas hilft. Dass du für Cargill in diesem so großen Frauenroster nicht irgendwie so eine Shayna Baszler oder wem auch immer rausholen kannst für ein schönes Match, das Cargill ein bisschen im Ring präsentiert. Danach kann sie immer noch in der Promo sagen, weißt du was, Naomi, du bist eine Bitch und ich werde dich bei Mania kaputt schlagen. Ja? Das hätte für mich irgendwie mehr Wert als Jerry Springer Segmente, wo du sie halt in eine Situation bringst, wo sich dann jeder auch fragt, so okay, was genau bringt sie denn außer an ihres Aussehen? Ja? Also schade, es ist irgendwie so bitter. Es ist gefühlt irgendwie eine Geduld, die man haben muss. Und irgendwann wird uns klar, dass daraus eh nichts mehr wird. Also keine Ahnung, die Beispiele, glaube ich, haben wir eh schon oft genannt, dass da damals mit Elias, wo der super over war, man hat da nie abgedrückt. Bitter, weil ich glaube, du hast hier, ich wiederhole mich wahrscheinlich schon zum 215. Mal, du hast hier jemanden, der ist ein absolut gemalter Superstar. So würdest du sie kreieren beim Videospiel. Aber offenbar gibt es wohlberechtigte Sachen Backstage, dass man sagt, nee, mehr als ein Mania-Match gegen Naomi und Jerry Springer, Tortenschlachten gibt es nicht. Das kann sich ändern. Ich glaube auch, das wird sich ändern, weil die Fehde mit Bianca, glaube ich, einfach kommen muss. Ich glaube übrigens, dass WWE das gar nicht als Parkplatz oder so sieht. Ich glaube, WWE sieht das als Step, um sie heiß zu kriegen. Also okay. Ich glaube, WWE glaubt nicht, dass sie das killt, sondern ich glaube, WWE glaubt, boah, wir haben da gerade den Stein des Booking-Weisens gefunden, um Jade hier richtig overzubringen. Ich meine, sie machen es ja schon wieder. Die werden doch davon überzeugt sein, dass das der richtige Weg ist. Gut, von dieser Perspektive habe ich es jetzt gar nicht gesehen. Das kann natürlich stimmen, weil ich denke mal, Naomi wird ja backstage bei diesen Merchandise-Geschichten wohl ziemlich gut sein. Sonst würde man dieses Booking ja auch nicht so auspacken. Oder man hat ihr irgendwas versprochen, damals, als sie ja mit Sascha abgehauen ist und jetzt ihren neuen Vertrag, vielleicht hat sie sich auch was reinschreiben lassen wie Cody. Zwar nicht so viel und so groß, aber dafür ist das Booking einfach zu groß und ihr Können, meiner Meinung nach, zu wenig. Aber ich denke mal, du wirst recht haben, so würde ich die WWE und auch Backstage einschätzen. Und da müssen wir jetzt durch, bis halt irgendwie wohl Bianca als Champion vielleicht aus Mania rausgeht und dann kommt Cargill und sagt, hey, eigentlich hast du mich beschissen, ich möchte ein Titelmatch. Und dann wird sich zeigen, aber es ist Verschwendung. Irgendwie so Jacob Fatu und Cargill, das sind halt so Bretter von potenziellen Superstars für mich, die Spaß machen würden. Und irgendwie glaube ich, dass ich dann wieder in diesen Kreis reinkomme, wo ich jahrelang will, dass Ziggler den Push bekommt, dass Cesaro den Push bekommt, dass XYZ, ich habe die Namen schon alle genannt, einen Push bekommen. Und irgendwann passiert es nicht und wir denken uns, naja, okay, vielleicht waren sie gar nicht so gut. They did not grab the brass ring. Und dieser Teufelskreis ist irgendwie bei WWE einer, den wird man eh nie brechen können. Aber trotzdem, ja, lohnt es sich eh drüber zu sprechen, weil man sich schon fragt, okay, wo streikt's, wo hakt es hier? Aber das hier, um zurückzukommen, ja, meine Art von Segment ist das nicht. Nee, meine auch nicht. Aber wo du gerade gesagt hast, Ziggler, Cesaro, für mich waren beide tatsächlich, jetzt mache ich mich bestimmt unbeliebt, aber für mich waren beide auch nie Mainstream-Material. Das habe ich auch immer so gesagt. Über Cesaros Wrestling-Skills müssen wir nicht reden und er hat auch extrem großes Charisma, das, ich sag mal so Charisma für einen zweiten Blick. Also das ist dieses Verschmitzte, das ist auch nichts für jedermann, weil man das erstmal als solches erkennen und dann auch appreciaten muss. Das ist nichts für jeden, wie gesagt. Aber Jade ist doch in Sachen Charisma und Star-Appeal, weiß ich, ein Slam-Dunk. Also das ist doch eine sichere Sache. Und ich glaube, bei WWE ist die Frage nicht, pullen wir den Trigger? Ich glaube, die Frage ist beantwortet. Und ich glaube, sie haben ihn gepullt oder ist gerade dabei, den Trigger zu pullen. Aber vielleicht liege ich da auch falsch. Also ich glaube, WWE will mit Jade relativ hoch raus. Und ich glaube, sie sind auch gerade dabei, ihrer Auffassung nach, es zu tun, dass sie sie entsprechend darstellen. Und vielleicht sind wir auch die Einzigen, die einfach diese Segmente doof finden und WWE klopft sich da auf die Schulter und sagt, boah, haben wir das gerade wieder geil gemacht mit Jade. Und am Ende wird man ja sehen, ob wir wieder mal die Dussel sind oder ob WWE am Ende da steht und sagt, hups, was hat denn da mit Jade nicht funktioniert? Dann sage ich, ja, zahlen wir uns 100.000 für ein Abendessen, dann erkläre ich euch das. Das ist gar kein Thema. Ja, abwarten ist also die Devise, was Jade Cargill angeht. Und wo wir gerade bei den Damen sind, ja, auch das nächste Segment ist irgendwie zwischen eigentlich okay und dann doch wieder extrem belanglos, weil ich nicht viel kaufe. Worum geht's? Charlotte Flair und Tiffany Stratton. Charlotte Flair hat ihr erstes Match seit ihrem Comeback gehabt gegen B-Fab. Das war wie so oft quasi nur Storyline-Aufbau für das, was danach kam, was wiederum nur Storyline-Aufbau für WrestleMania ist. Denn nach dem Match hat Charlotte den Figure 8 nicht gelöst. Sie hat also mit dem Figure 8 gegen B-Fab gewonnen, hat danach den Figure 8 aber nicht gelöst. Und dann kam, da dachte ich schon, oh Gott, bitte nimm mich raus. Dann kam Tiffany Stratton als Face vom Dienst und hat B-Fab retten wollen. Hat kaum einer gekauft. Der Crowd war es, glaube ich, auch egal, was sie da macht. Hauptsache Tiffany tritt auf, haben so Tiffy-Time gerufen, fanden das super. Das ist Standard-Storytelling. Es ist okay. Ich will es auch gar nicht jetzt irgendwie schlecht machen oder so. Aber es passt einfach nicht zu Tiffany Stratton. Also die Amis würden sagen, it doesn't fit her oder keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was Tiffany sein soll. Wir sagen das in jedem zweiten Podcast. Ich weiß auch nicht, ob sie weiß, was sie überhaupt sein will oder sein darf. Wenn sie weiß, dass sie ein Face ist und sie soll uns das Face auch geben, macht sie es, finde ich, nicht gut, weil ich kaufe es, zumindest für mich nicht, weil ich kaufe es überhaupt nicht. So, das war also eigentlich jetzt hier nichts Neues. Man versucht mehr oder weniger, verzweifelt ist das falsche Wort, aber man versucht es, das ist vielleicht das richtige Wort, ohne da jetzt noch ein anderes Adjektiv dazu zu packen. Aber man versucht hier wohl die Fehde auf Vordermann zu bringen. Man versucht hier Tiffany offenbar als Face over zu kriegen, was man, wie ich finde, nicht gut macht. Sowohl vom Booking-Teamlich als auch von Tiffany's Sellinglich. Was man natürlich macht, und das wundert mich bei den beiden Damen nicht, man macht es natürlich spektakulär. Ja, also da muss dann auch der hoch eingesprungene Moonsault kommen, dann die der Swanton auf alle, die da stehen. War fast schon ein bisschen too much und geht so. Aber das ist irgendwo die Krux. Spektakulär und knallig ist es schon, was die Moves angeht. Was Storytelling und Character Working angeht und auch Mic Work, finde ich es immer noch, also wirklich, ich finde es schlecht tatsächlich, Chris. Also ich, ja, bei den Damen hätte ich mir grundsätzlich eine Fehde des Wettkampfaspekts gewünscht. Ja. Einfach sagen, okay, schau, ich habe den Rumble gewonnen und du bist zwar ziemlich gut und athletisch, aber ich bin noch immer Charlotte Flair und ich bin die Bessere. Und dann quasi, weiß nicht, so Beat the Clock Challenges, wer besiegt seine Gegnerin schneller und dann wer hat den größeren, den schöneren Moonsault. Und das hätte man, glaube ich, besser ziehen können. Und dann gibt es meinetwegen noch ein Face-to-Face eine Woche davor, wo sie ihre Stärken und Schwächen gegenseitig sich an den Kopf werfen. Diese Geschichten hier war von Anfang an, gefühlt, wie du es, glaube ich, eh zusammengefasst hast, niemand weiß wirklich, was Sache ist. Ja, Charlotte, Promo-Videos waren eher so ein Girly-Girl, das auf Yachten sich bräunt. Im Ring ist sie eine Superathletin. Und Tiffany Stratton springt irgendwie so von einer Face-Tag-Team mit Trish zum Heel-Promos, angehauchte Heel-Promos. Und dieser Mischmasch, der funktioniert halt gar nicht. Ja. Und das ist das Endergebnis. Also langsam kommt man auch bei mir so in Gefahr, wo man sagen muss, das Match allein kann es nicht mehr retten, noch bin ich da nicht. Irgendwo freue ich mich schon noch immer auf das Match. Aber man, das ist so, wenn du bei der UFC damals Prime Conor McGregor verboten hättest, sich auszudrücken verbal. Das machen sie hier, finde ich. Alle Stärken der beiden hat man unterdrückt und man hat dann random irgendwie Tiffany in eine andere Feder gesteckt. Und Charlotte hat sich das angeschaut wochenlang und jetzt hat sie ein Squash-Match gegen B-Fab gehabt, was ich persönlich ja nicht so schlecht finde, habe ich ja vorhin schon gesagt, aber da funktioniert nichts. Und einen Monat noch, das zu strecken, also ich hoffe schon, dass die da noch ein bisschen was auspacken, wo man ein bisschen so aufsteht, wo man ein bisschen so einfach sagt, oh, okay, interessant, spannend, ja, da ist jetzt Feuer drin, weil wenn das Match angekündigt wird bei Tag 1 oder Tag 2, werde ich auch erstmal Twitter scrollen und abwarten und verpasse wahrscheinlich die ersten 5 bis 8 Minuten. Und dann wird es wahrscheinlich eh ein gutes Match. Aber es ist schade, weil das ist eigentlich ein Match auf der Card, wo ich persönlich behaupten würde, das könnte sich von der Qualität her ja ganz, ganz nach oben schlagen. Ja. Vielleicht ja, ja. Sogar das Beste werden. Kommt darauf an, wie viel Bock Punk, Roman und Seth haben. Aber das könnte so ein Brett werden. Aber mit so einer Story machst du es halt schon kaputt. Ja. Ja, also underwhelming, das Storytelling. Wir wollen jetzt auch das nicht so in die Länge ziehen. Wir haben es ja letzte Woche und auch davor schon ein paar Mal gemacht. Also wir warten jetzt drauf, ob da jetzt in den kommenden Wochen nochmal der Knalleffekt kommt. Also diese Woche in Barcelona war er nicht da oder letzte Woche in Barcelona war er nicht da. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, wo die Fans zum ersten Mal nicht das bekommen haben, was sie sich erhofft haben, obwohl das auch nicht zu erwarten war, weil es ja auch nicht angekündigt war. John Cena war natürlich nicht da, aber Cody Rhodes. Und er hat da auch nicht viel Worte gemacht. Ja, Miss TV war und er fand das auch total super, dass da eben unsere Damen, Tiffany und Charlotte, die noch so ein bisschen da durch die Halle geprügelt haben, kamen nochmal zurück und gingen dann immer noch wieder weiter. Man konnte sie nicht trennen. Das ist, das meinte ich eben mit spektakulär. Man versucht das dann eben mit körperlichen Sachen zu bringen. Aber alles nicht so einfach. So, The Miz fand das eben total super, was hier gelaufen ist. Freut sich, also awesome, sagte er. Und dann hat er Cody als Gast angekündigt. Ja, Cody eigentlich jetzt hier auch als Übergang, nur weil, wenn man sich die Story anguckt, der wartet nur auf Cena. Das ist das Einzige, was ihn interessiert. Aber jetzt musste er eben zu Miz TV. Die Fans fanden es super, als Cody kam. The Miz macht dann so ein bisschen cheap Heel Moves, indem er kurz vorm die Musik abwirkt und sagte, das funktioniert hier alles gar nicht. Cody macht gar keine großen Diskussionen, haut Miz eine rein, haut ihm den Crossroads um die Ohren und hat dann eigentlich nur gesagt, pass mal auf, mit dir will ich sowieso gar nicht, ich werde nur mit einer Person reden. Manche in der Crowd, ja, das mache ich im Laufe der Europatour. Und dann ist Cody gegangen, das war's. Negativ, man hat die Halle hier natürlich jetzt nicht so bedacht, wie sie es gerne gehabt hätte. Positiv, immerhin war Cody da. Das ist ja, das meine ich jetzt gar nicht negativ. Also, wenn ich in Barcelona bin und Cody-Fan bin, dann will ich den vor der Kamera haben. Und ob er viel macht oder wenig macht, Hauptsache, du gibst ihn mir und man hat Cody da präsentiert. Alle, klar, man macht ja auch eine Fernsehshow. Es ist ja nicht so, dass man nur diese Hausshow da in der Halle über die Bühne bringt. Man macht ja auch ein Fernsehprodukt und man muss natürlich irgendwie dann auch die nächste Show hypen. Und deswegen war das hier schon okay, dass Cena nicht da war, ist klar. Dass man Miz da relativ schnell abfertigt, ist auch richtig. Ja, und ich weiß nicht, Chris, ich habe dazu jetzt auch nichts zu sagen, weil wir gehen ja bei Raw noch ein bisschen ausführlicher ein. Oder willst du zu diesem Segment noch was ergänzen? Nee, wir können das dann bei Raw abhandeln. Glaub ich auch, ne? Wie gesagt, der rote Faden der heutigen Show, Standard. Man führt die Fehde weiter, ohne so richtig die Nuancen zu verfeinern. Drew McIntyre und Damian Priest. Zuerst hat Damian Priest ein Match gegen Nakamura geführt. Das hat er gewonnen, aber auch nur durch die DQ, weil Drew McIntyre irgendwann Priest angegriffen hat. So, und dann wird es eben Standard. Nakamura hat sich auf die Seite von Drew geschlagen und Priest mit dem Kinshasa platt gemacht. Und danach, ich mache es wirklich kurz, hat Nakamura den guten Damien abgefertigt. Das war's, Chris. Standard. Ja, also hier könnte man es schon vielleicht behaupten, dass wir dem Ganzen keine Chance geben. Aber es ist halt irgendwie, du merkst, McIntyre hatte nie Bock drauf. Und ich glaube auch Priest wird sich insgeheim denken, meine Güte, vor 3-4 Monaten war ich Weltschwergewichts-Champion. Das ist so ein super schwieriges Match. Also das ist eigentlich, würde ich behaupten, das darfst du eigentlich so als Einzelmatch nicht auf Mania klatschen. Auf jeden Fall wird es keiner vermissen, wenn es nicht da ist, ja. Ja, also ich weiß nicht, ob ich auch die Fans, ob ich den Raum falsch lese. Das kann natürlich auch sein, aber du musst dieses Match eigentlich mit einer Stipulation verfeinern. Ich weiß nicht, welche das ist. Du brauchst irgendwas, wo man einfach dranbleibt, weil ein 15-Minuten-Match der beiden, wo es echt um nichts geht, es geht um nichts. Und die Art und Weise, wie sie wirken, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, natürlich. Also, keine Ahnung, mir tut es ein bisschen leid, weil ich ja irgendwo in Drew McIntyre Aktien investiert habe, aber irgendwie ist das tot. Und ich glaube, du merkst es ihm an. Ich glaube, der wollte was ganz anderes. Und man hat es in den Promos auch angedeutet, dass er sich quasi Roman vorknüpfen möchte, CM Punk. Und ich möchte nicht sagen, er ist eine Diva, McIntyre, Backstage, keine Ahnung, aber er hat verdammt gute Arbeit geleistet, finde ich, in seiner Fehde mit CM Punk. Und er konnte sich, glaube ich, mehr expressen. Ein Gegner mit Damien, glaube ich, darf er nicht. Und da ist so dieser CM Punk-Faktor, glaube ich, auch noch drin. Ganz, ganz schwer. Das ist ein heavy, heavy Vorspul-Match. Und das möchte ich eigentlich nicht, weil es ist auch ein bisschen blöd für eine Review. Aber ganz ehrlich, Leute, mir tut das so weh, aber ich habe absolut minus 0,200% Bock auf dieses Match. Ja, vor allen Dingen, du hast ja gesagt, Drew hat sich vielleicht mehr erhofft. Und Drew ist ein interessanter Faktor. Für mich war Drew die letzten 5 Jahre ein Overachiever. Der war über dem, was ich jemals in ihm gesehen habe. Was man ihm aber geben muss, und das mache ich auch sehr gern, er hat das konstant 5 Jahre durchgezogen. Ja. Also das muss man auch erstmal hinkriegen, mehr oder weniger derart over zu sein, so viel zu gewinnen und immer dann wieder relevante Fäden und so zu bekommen. Und wenn man dann jetzt bei WrestleMania ein Singles-Match bekommt, ist ja schon mal gut. Mhm. Aber das ist jetzt auch nicht das, was er, wie du sagtest, sich bestimmt erhofft hat, weil er, glaube ich, seinen Marktwert auch ganz gut taxieren kann. Ich glaube, um bei diesem Overachieve-Dings zu bleiben und in der Aktiensprache zu sprechen, ich glaube, die Drew-Aktie ist derzeit höher geratet, als sie wert ist. Drew ist nicht auf dem Level, auf dem er sich vielleicht sieht. Genau wie Rollins da auch nicht ist. Ja, das sagen wir ja seit Jahren. Bitte? Sehr guter Vergleich. Finden zumindest Chris und ich, ne? Das sind, die glauben, sie sind wichtig und sie sind auch wichtig. Bitte nicht falsch verstehen. Aber sie sind eben nicht so wichtig wie ein Reigns, wie ein Cody, wie ein Cena, wie ein Rocky. Wohl auch nicht wie ein Punk, wobei man da immer drüber streiten kann. So, und das bekommst du jetzt wirklich zu spüren. Ja, sogar Roman kriegt nur ein random Match, so wie es wohl aussieht. Und dann ist für Drew auch, da sind auch die Gegner nicht übrig. So blöd das klingt. Und dann wirst du eben abgespeist, in Anführungszeichen, mit einem wieder in Anführungszeichen random Match auf der Mania-Card. Aber immerhin, und vielleicht sollte Drew es vielleicht auch so sehen, er ist auf der Card und es ist ein Singles-Match. Und bei Mania ein Singles-Match zu bekommen, ist jetzt so schlecht nicht, auch wenn Mania jetzt zweitägig ist. Das ist klar, das relativiert manches. Du musst die Card auch voll kriegen. Aber da sind viele, die kein Singles-Match bekommen werden. Und für mich ist das mit Drew, er ist genau da, wo er für mich hingehört tatsächlich. Ja. Aber dann sieht man eben auch, was dann übrig bleibt. Also der Sexy-Faktor, der Knallbunt-Faktor, der ich bin heiß auf das Match-Faktor, der ist natürlich auch stark relativiert bis weg. Chris und ich fühlen gerade mal gar nichts. Das ist leider so. Und das ist schade, weil wir Drew beide mögen. Chris noch ein bisschen mehr. Er mag ihn auch im Ring noch mehr als ich. Damien mag ich eigentlich auch, aber boah, da klickt im Moment nichts bei beiden. Und man merkt auch, dass Drew nicht so heiß auf diese Fehde ist. Das kann man. Ich rede mir ein, es zu spüren. So, dann war das Publikum wieder ganz begeistert, denn Randy Orton kam an den Ring und hat ein Match gegen Carmelo Hayes gehabt. Das war alles sehr ordentlich. 10 Minuten, dann gab es den RKO, dann war es vorbei. Orton, ganz ja, guter Kollege und Freund von nebenan und fairer Sportsmann, will Hayes auf die Beine bringen und ihm einen Handschlag anbieten. Hayes haut aber Hand und Gesicht so ein bisschen weg von Orton. Der findet das gar nicht gut, haut noch ein RKO raus. Carmelo Hayes hat alles versucht, das Ding gut zu sellen. Sah auch gut aus, spektakulär genommen. Und wollte den Punt-Kick machen, der gute Randy. Publikum fand das schon ganz gut. Aber Kevin Owens hat den guten Carmelo Hayes gerettet und Orton hat sich sofort auf ihn gestürzt. Das sah auch echt gut aus, wie Orton das gemacht hat. Er ist sofort rauf auf Owens, hat auf ihn eingeprügelt. Der wollte fliehen. Untauglicher Fluchtversuch, sah auch erbärmlich aus. Und hat mich auch gewundert, dass Owens da flieht. Also eigentlich geht Owens ja sofort in den Infight. Das fand ich auch als Heel bei ihm sehr gut. Hier nicht. Ja. Und Owens retreated. Ja, er ist gegangen. Er hat das Weite gesucht. Finde ich auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Aber ja, also die Halle fand super. Orton ist live, wir haben es schon mehrfach gesagt, er freut sich, die Fans freuen sich, alle freuen sich. Das sind Segmente, die musst du so machen, finde ich, und die kann man so machen. Ich würde sagen, man muss sie wohl so machen, zumindest was Orton angeht. Owens hätte ich einen Tick anders gebuckt, aber ja, war okay, Chris, oder? Würde ich so alles unterschreiben. Ich werde das auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich werde nur eins sagen, Carmelo Hayes ist ein verdammt guter Performer. Ja. Ich hätte da echt Lust gehabt auf mehr, keine Ahnung. Er verliert leider zu viel, aber trotzdem, ich glaube, ein Charisma ist da, ein toller In-Ring-Worker, kann zu super sellen. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Generation, denn das ist so dieses typische NXT-Supertalent gerade, wie jetzt gerade Trick Williams, Obafemi, Javon Evans. Das sind unglaubliche Performer, nur ich glaube, WWE hat einfach nie Pläne für die. Und dann geht es um diese Brass-Ring-Geschichte, vor der ich sehr viel Schiss habe, weil es wäre cool, die zu irgendwie gescheit zu booken. Und viele werden sagen, hey, was willst du, ein Match gegen Randy Orton? Er selbst wird wahrscheinlich in jedem Interview sagen, er ist blessed, dass er gegen Orton in den Ring steigen darf. Das ist auch alles wahrscheinlich richtig. Aber so, warum nicht Carmelo Hayes gegen Randy Orton einfach bei Mania? So wie damals Brock Lesnar gegen, wie hieß er nochmal, Omos. So ein Showcase für junge Talente. Ich glaube, darauf hätte ich persönlich gerade mehr Bock als Randy Orton gegen Kevin Owens. Und aber das ist so meine Meinung. Und ich weiß nicht, ob die Leute verstehen, was ich damit sagen will. Also ich verstehe es auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, würde ich auf jeden Fall eher sehen als Drew gegen Damien. Das ist genau die gleiche Kiste. Und das haben wir ja schon öfter gesagt. Da gibt es so einige. Ja, Penta, Braun Breaker, Carmelo. Die würden da schon richtig, zumindest bei uns beiden, für so einen Freshness-Faktor sorgen. Und jetzt muss man eben überlegen, ob sie überhaupt auf die Card kommen. Das meinte ich eben mit Drew. Drew muss sich da keine Gedanken machen. Der kommt auf die Card. Der ist vom Standing her so weit oben. Und bei Carmelo, schwierig. Ja? Jetzt macht er den Job für Orton, um das Match gegen Owens aufzubauen. Alles okay, alles gut. Er macht das auch, wie gesagt, super. Aber das wird für ihn dann auch schwierig, bei Mania überhaupt dabei zu sein, obwohl er zu denen gehört, die manche, zumindest bei Chris und mir ist es so, eher dort sehen wollen würden. Also auch, das ist völlig jetzt random, aber ich hätte richtig Bock drauf, Jacob gegen Carmelo zum Beispiel. Da fühle ich was, wenn man es entsprechend macht. Vielleicht irgendwann. Ja, von mir aus auch Solo gegen Carmelo oder so. Das sind so frische Sachen. Und ja, ich weiß nicht, ob wir da echt die Einzigen sind, weil das alleine, wenn du mir jetzt diese Grafik präsentierst, sage ich, weißt du was, fair. Es braucht kein Meeting mehr backstage. Ich brauche da auch keine Fehde. Solo gegen Carmelo, Orton gegen Carmelo, Jacob. Auch Jacob Fatu gegen Solo Sikoa, auch kein Thema. Aber dann besser als solche Segmente wie vorhin, dieses Eröffnungssegment. Das brauche ich halt dann gar nicht. Aber ich glaube tatsächlich derzeit, also wir sind da, ich weiß nicht, was wir sind, aber die Fans sind ja über weite Strecken wirklich happy mit dem Produkt gerade. Zumindest wirkt es so. Und die Firma ist ja derzeit auch heiß ohne Ende. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass man da auf Nummer sicher geht. Also man geht ja wirklich, es ist eine Sicherheitsmania, würde ich tatsächlich sagen. Man nimmt alle Stars und packt sie rauf und mal so vom Storytelling. Und das ist ja auch, sag ich mal, wirtschaftlich sehr vernünftig, dass du mit den Stars gehst, die meiste Zugkraft haben. Da wird es ja 1000 Analysten geben, 1000 Marktforscher, die das alles genau ausermitteln. Und da mag für solche, Nerds, Smartmark-Freaks, wie wir es sind, Pseudo-Smartmark-Freaks, sag ich lieber, mag das ja alles total toll sein und frisch, aber dann kommt dann die Business-Abteilung sagt, sorry, da kriegen wir nicht viel Geld raus, verkaufen wenig Karten, die Sponsoren steigen uns aufs Dach, weil sie die Stars wollen, schwuppdiwuppdiwupp. Ja. Klar, aber du kannst auch sagen, Alter, bei Mania kann man das doch mal machen. Also da ist so viel Schrott dass du da auch nicht brauchst. Und es wird auch, ganz ehrlich, wen wird es denn auffallen, ob wir Drew gegen, ja gut, es wird uns vielleicht auffallen, Drew gegen Damien haben oder ob wir Carmelo gegen Solo oder Carmelo gegen Orton haben oder es wird ja auch kein. Ich, zum Beispiel auch easy gesagt, switch einfach ein paar Gegner. Wenn du jetzt Owens gegen Solo steckst, hätte ich zum Beispiel tierisch Bock drauf, ne, dass das funktioniert. Dann ist Orton wieder frei für Carmelo oder was auch immer. Jacob kannst du eigentlich gefühlt im Moment gegen jeden stellen. Ja, aber das sind Nerd-Booking-Fantasien, würde ich es bezeichnen. Ja, aber ich frage mich halt, was hinter diesen Analysten steckt. Also ich meine so, ich verstehe schon auch Geld. Aber die Merchandise-Geschichte wird ja dahinter stecken. Aber auch, ich weiß halt jetzt nicht, das Merchandise von Drew, weiß nicht, ob das so gut weggeht oder ob sie da wirklich auch auf den UK-Markt. Was soll es denn sein? Lederhose oder was? Also, ja, schon. Der hat ja kaum Shirts an. So ein Schottenrock vielleicht. Aber, ja, vielleicht. Keine Ahnung. Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre WWE ja nicht mal abgeneigt, solche Matches auf die Karte zu bringen, wie Orton gegen Carmelo. Das ist für mich so dieses typische, okay, der Altstar, langsam geht es quasi Richtung Karriereende. Bring noch jemanden mal over das ist für mich so die typische Orton-Situation gerade, wo du sagst, schau, ein Showcase-Match gegen Carmelo, weil, schau, der Main-Event von Mania, da sind wir drüber. So wie Brock damals, das ist für mich das beste Beispiel ever. Und das ist so, weil du hast das Merch von Randy, kein Thema, und du hast einen aufstrebenden Star, es ist super frisch, und Owens kannst du dann gleichzeitig eben gegen wen auch immer stecken und hast auch gleichzeitig dieses Merchandise von Owens und kannst jemand anderes durch Owens aufbauen, sei es Jacob oder Solo. Hast recht. Wobei man natürlich jetzt auch nicht genau weiß, was Orton noch vorhat. Ne? Also wenn Orton noch ein bisschen bleiben will und WWE mit ihm geht, ja, musst du ihn auch ein paar Mal gewinnen lassen. Also da stecken wir ja auch nicht drin, was die internen Planungen sind, was Orton will, was WWE mit ihm noch vorhat. Ob man bei Carmelo auf die Jugend setzt und sagt, deine Zeit wird schon noch kommen, wissen wir alles tatsächlich nicht. Ne? Und ich glaube, deswegen ist es so eine Gemengelage aus 1000 Faktoren, von denen wir bestimmt nur ganz wenig überblicken können. Aber ich bin trotzdem bei dir. Solche Paarungen, gerade bei Hunter, kann ich mir vorstellen, dass er sowas bookt. Das hat er bei NXT ja auch gemacht. Mal schauen. Ja, nächste Woche macht dann auch Jacob ernst und fordert Strowman heraus. Gab noch ein bisschen Pep-Talk. Mal gucken, ob da vielleicht dann Solo gegen Jacob eingeleitet wird. Lassen wir uns überraschen. So, Chris, das würde ich dir gerne geben. Das Gunther-Segment mit Axiom. Sowohl Promo als auch Match. Da bin ich sehr auf deine Meinung gespannt. Ja, das ist so der, für mich kann ich schon vorwegnehmen, der positive Teil einer sonst eher ja mauen Ausgabe, muss ich auch sagen. Und ich merke auch richtig, das ist echt lang. 3 Stunden. Man merkt, die Show ist einfach viel zu lang. Ja, Gunther kam raus, erstmal so eine klassische Gunther-Promo in seiner typischen Manier. Hat auch quasi so Sachen gesagt, ja, ist ganz nett hier, aber eigentlich wäre ich viel lieber in Madrid. Hallo Madrid und ja, die typischen Heel-Pops, das, was man eigentlich in Amerika mit Baseball-Teams macht, wo ich irgendwie nie eine Ahnung habe, warum die Leute buhen, hier verstehe ich es natürlich umso mehr. Und dann natürlich sein Gegner, für jemanden wie mich, natürlich Nostalgie, NXT UK, unter der Maske befindet sich ja A-Kid und die beiden hatten schon bei NXT UK tolle Matches und so auch hier und da hat man natürlich so einen lokalen Matador hervorgeholt, ganz klar, um die Fans auch glücklich zu machen. Und ja, die beiden haben die gleiche Chemie gehabt wie schon einst. Hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, reiht sich auch so im Moment in eine Matchserie von Gunther rein, wo ich wirklich sage, da habe ich Bock drauf. So, das ist eben diese Frische, wo du einfach auch deinen Champion performen siehst. Gunther gegen Akira Tozawa, Gunther gegen Otis, Gunther gegen Axiom. Das ist so, finde ich, irgendwie eine sehr tolle Art und Weise, um auch Fäden ein bisschen zu strecken, weil so Brawls zwischen ihm und Jay, ich brauche das nicht. Jetzt auch nichts gegen Jay, ich brauche das auch nicht, wenn wer auch immer sein Gegner ist. Ja. Das bietet einfach so, okay, schau, der ist in Form, der gewinnt und man kann auch ein bisschen die Gegner zeigen lassen, weil Axiom, so Tag Team Champion, den wirst du im Main Roster wahrscheinlich nicht nie wieder. Aber wahrscheinlich sehen wir ihn nie wieder. Es kann sein, dass er reinkommt mit Nathan Fraser. Auch ein tolles NXT-Team. Aber NXT und Main Roster, egal in welcher Ära wir uns befinden, ist noch immer so ein Problem, finde ich, bei WWE. Umso glücklicher war ich dann irgendwie, dass man so ein bisschen Non-Kanon dieses Match uns gibt. Und da bin ich irgendwie so ein Fan davon. Ich mag den Stil. Es versetzt mich ein bisschen zurück zu NXT UK, das eine sehr solide Show war. Und hilft irgendwie auch Gunthers Championship-Regentschaft wieder ein bisschen besser auf die Beine, die wirklich stark gestorben ist mit dem Schnösel-Gimmick gegen Damian Priest und auch dieser ja doch sehr schlechten Fehde mit Jey Uso. Von daher, das hier war für mich ein absolut positive Promo-Match-Segment, sowohl für Gunther als auch für Axiom, der wahrscheinlich sehr happy sein wird, da vor der heimischen Crowd gekämpft zu haben. Und deswegen würde ich das so zusammenpacken und Triple H schicken und sagen, warum geht sowas nicht regelmäßiger? Es ist so super frisch. Jeder im Roster ist mittlerweile fähig zu einem tollen Match. Und du kannst es als Squash-Match aussehen, wie bei Akira Tozawa, aber trotzdem auch den Gegner gut aussehen lassen. Und da ist so die Kunst drin und die holt man zu selten heraus. Ja, bin ich bei dir. Also bei Gunthers Promo bin ich irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Standard-Heel-Ding, was ihm vielleicht nicht so gut tut, weil das sprechen wir auch immer wieder an. Ich finde, er ist mir zu sehr Standard in vielerlei Hinsicht derzeit, wenngleich eben das, was er dann standardmäßig da macht, eben auch wirklich gut ist. Ne? Also das sind diese Standard-Cheap-Pops oder Heel-Pops, die er da ziehen muss, macht er gut. Aber irgendwie, da war früher ein bisschen was, wie soll ich sagen, Markanteres, Ich Besonderes. glaube, Ich ich weiß weiß, was nicht. du meinst. Gab es da nicht eine Promo mit Bret Hart? Ja, die war gut, aber ich Ja. meine sogar die Imperium-Sachen noch. Die Bret Hart-Promo war Ja. ja schon ohne Imperium. Das war ja Genau. nach der Geschichte, Aber ne? ich fand dann, das war ein anderer Gunther irgendwie. Das Ja. war irgendwie besser. Ja, genau. Finde ich auch. Und hier war das so, pass auf, wir brauchen den Heel und irgendwie wir brauchen nicht den Gunther. Also den Gunther von früher, wir wollen eben einen guten Heel haben. Natürlich ist der auch immer noch von Gunther nicht zu trennen, ist ja klar, weil Gunther ist eben Gunther. Aber irgendwie ein bisschen Standard. Was da wrestlerisch dann gemacht wurde, fand ich richtig gut. Also es gab ja auch ein paar ziemlich interessante Nearfalls. Das war jetzt, um der Crowd was zu geben. Axiom hat auch was bekommen. Ich hätte das vielleicht ein bisschen anders vom Booking her gemacht, beziehungsweise erwogen, denn danach war das Segment ja so, dass Gunther gewonnen hat nach der zweiten Powerbomb. Fand ich auch cool, dass Axiom da rauskicken durfte aus der ersten. Das ist auch schon, also da hat man ihm was gegeben. Aber dann hat er eben danach ihn nach der zweiten Powerbomb geplättet und dann noch mit dem Sleeper wirklich schachmatt gesetzt. Und ja, hätte ich vielleicht ein bisschen anders gemacht. Ich sage gleich auch, warum und wie. So, dann hat die Crowd es zum zweiten Mal zu spüren bekommen, dass man hier heute keinen Blumentopf gewinnen wird, was Superstars und Spektakularitäten, was für ein Wort, spektakuläre Aktionen angeht. Denn Heyman kam raus und hat gesagt, da gibt ein neues Videospiel, da ist Roman Reigns drauf, könnt ihr spielen. Ah, schönen Dank. Ja, aber bitte nicht jetzt, denn jetzt bitte zuhören. Denn heute ist Roman Reigns Tag. Ach so, ist es wahr. Ja, und deswegen hat Roman Reigns auch was zu sagen. Aber übrigens nächste Woche. Tschüss. So, also, ja, buh, sagt das Publikum. Buh, warum nächste Woche? Heyman, ich weiß nicht, ob er schon wieder im Heel-Mode ist, keine Ahnung, sagte dann, ja, was heult ihr denn hier so rum? Fliegt doch rüber nach Italien. Kostet ja nicht viel. Und dann könnt ihr es Reigns auch ins Gesicht sagen. So, Mic Drop und das war's. Also, ich weiß nicht. Hat er nicht auch irgendwie gesagt, da ist jetzt auch kein Mussolini mehr, der euch irgendwie aufhält oder sowas? Ja, irgendwas war da, glaube ich, auch Ja. noch in der Richtung. Also, das war schon heelig teilweise, fand ich. Das war der alte Heyman Richtung Brock. Hat auch gesagt, da hat er mir aus der Seele gesprochen, ja, das Theme von Rollins ist übrigens scheiße. Ich hasse das. Ja. Dachte ich auch super, geht mir genauso. Aber Chris, täuscht das? Das war doch schon fast eine Heel-Promo. Das war definitiv nicht der Heyman so der letzten Wochen und Monate. Das war so eine eigene. Es hat mich ein bisschen an damals erinnert, als CM Punk die WWE verlassen hat und er kam raus mit CM Punks Musik und hat auch so eine Promo quasi gehalten, wo man weiß, man wird die Fans nicht besänftigen. Ja? Ja. Interessant, dass man sich überhaupt, weil ich glaube, die Fans hätten weniger ein Problem damit gehabt, wenn auch Heyman nicht da gewesen wäre. Ja, eben, gar nicht auftreten, ne? Ja, Ja. also. Interessant, wie man so mit den Fans spielt. Das finde ich ja irgendwo auch sehr spannend, weil es war klar, dass die pissig sein werden. Aber ich glaube, ich glaube, das ist so WWEs Weg, auch die Fans zu erziehen. Ja, aber die Zeche, da komme ich jetzt zu dem, warum ich es alles ein bisschen anders gemacht hätte, die Zeche zahlen durften wieder mal die Tag-Teams. Denn nachdem der Local Guy verloren hatte und outgechoked wurde, nachdem Heyman sagte, Gott seid ihr alle ätzend, Roman kriegt ihr übrigens auch nicht. Bitteschön, Tag-Team-Championship. Alter, beim Rumble wurden die verarscht und jetzt gefühlt schon wieder. Die Halle war wirklich tot über weite Strecken des Matches. Und das Match war echt nicht schlecht. Also, das kann man sich sehr gerne mal angucken. Gerade die von Montez Ford wieder extrem hoch eingesprungenen Top-Rope-Moves und auch außerhalb des Ringes, die suchen wieder mal ihresgleichen. Also sie haben nachher die Crowd auch ein bisschen wieder sich zurückerarbeitet Und als der Titelwechsel dann kam, also Street Profits haben gegen DIY gewonnen, Street Profits neue Champions und Pretty Deadly haben so ein bisschen zugeguckt mit interessantem Outfit, haben sie sich zurückgearbeitet. Aber boah, hat man die übel fallen lassen, hätte ich beinahe gesagt. Ich meine, das ist doch, ich weiß nicht, da hättest du doch die Show lieber so lassen können, dass du dieses Tag Team Championship Match bringst. Danach lässt du Heyman die Crowd verarschen oder du streichst Heyman gleich komplett, hätte eh niemanden gestört. Und danach kommt Gunther gegen Axiom und am Ende, keine Ahnung, gibst du Axiom doch so irgendwie so einen moralischen Sieg. Dass ich, keine Ahnung, Gunther wirkt ihn, aber irgendwie kommt die Security und Axiom kriegt dann den letzten Schlag oder irgendwie so einen Schrott, dass die Crowd auch glücklich nach Hause geht und Gunther sich aufregt oder solche Geschichten. Irgendwas kann man ja machen. Aber dass du die Tech-Teams jetzt zum zweiten Mal in Folge wirklich so spektakulär hängen lässt, weiß ich, habe ich nicht so genau verstanden. Klar, sie haben den Main-Event gekriegt. Das ist natürlich schon auch eine Anerkennung. Aber irgendwie hatten sie doch schon wieder keine Chance. So richtig. Ja, ich fand's auch sehr schade, weil ich habe ein ähnliches Problem wieder gehabt wie beim Rumble. Das beim Rumble war ja, das hast du mehr erkannt als ich, auch ein sehr gutes Match. Aber es ist bei mir gestorben tatsächlich wegen den Fans. Und ich hatte hier das gleiche Gefühl, weil das hier, hast du erneut recht, das war wieder ein gutes Match. Und das müsste man sich eigentlich nüchtern nochmal anschauen. Deswegen komisch irgendwie, wie WWE das bookt, weil ich glaube, es hätte sogar gereicht, wenn du Gunther und Axiom einfach mit diesem Match tauscht. Ja, genau. Und dann, meinetwegen, schaut, Jey Uso ist eh so over. Soll Uso einfach den Save machen mit Axiom und dann lassen sich beide im Ring feiern und Gunther schaut böse von Entrance-Rampe und die Smackdown-Show geht off-air und kriegst ein Dark-Match, wo, keine Ahnung, Axiom gegen irgendeinen Jobber gewinnt und dann noch auf Spanisch eine Promo hält. Fertig. Ja, wir natürlich. Bologna. Zumal Jey ja sowieso der Konterpart von Gunther ist. Genau, ja. So. Das buckt sich ja eigentlich von selbst. Ja, und deswegen ist eigentlich wieder mal ein wirklich gutes Tag-Team-Match so ein bisschen hinten runtergefallen. Und das bedauere ich sehr für die Division, denn die ist mittlerweile wirklich deutlich besser als ihr Ruf. Und man macht ja auch ein bisschen was. Also sie kriegen ja auch was immer mehr bei Hunter. Aber das sind so wieder so Neckbreaker, die schade sind tatsächlich. Naja, aber wir wollen es hier kurz ansprechen, haben wir gemacht. Und damit haben wir uns dann auch heldenhaft durch SmackDown gearbeitet. Jetzt wurde es ja bei Raw, Chris, hochinteressant. Bitteschön. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, bei Monday Night Raw, klar. Ich glaube, jeder hat darauf gewartet. Und WWE hat gleich gesagt, weißt du was, das wird das Eröffnungssegment. Und gleich natürlich die Spannung, okay, neue Musik, neues Outfit. Nope, gleiche Musik und gleiches Outfit, natürlich in einer neuen Brüssel-Edition. Cena kommt und die Halle rastet komplett aus, also so richtig komplett. Sämtliche Cena-Sachs-Rufe, let's go Cena-Sachs, das hat erstmal so 5 Minuten gedauert. Er ist durch den Ring spaziert, hat 2-mal angedeutet, dass er gar nichts sagt. Da hatte ich ein bisschen Sorge, dass man das wirklich so durchzieht. Der größte Heel-Move, dass man einfach nichts sagt. Aber er hat dann doch das Mikro gehoben, hat erstmal ein Zitat rausgehauen, so quasi: Wenn jemand im Leben gefestigt ist, dann braucht er keine Anerkennung von außen. Sowas in der Art. Das ist Cena Twitter. Und dann hat er gesagt, ja, also, ihr macht das wirklich sehr leicht für mich. Also für 25 Jahre war ich euer Puppet, ich war eure Puppe. Und ihr habt mich 25 Jahre schlecht behandelt. Ich war gewillt, mich quasi zu ändern. Immer wieder, damit ihr mich gern habt, damit ihr aufhört, so gemein zu sein. Ja. Aber es hat nie wirklich gereicht. Und er hat dann auch quasi in der halben Stunde eigentlich immer wieder das Gleiche wiederholt, dass er kein Babyface ist. Er ist auch kein Heel, er ist einfach ein Mensch, a human being. Und die Fans waren sehr, sehr gemein zu ihm, haben quasi immer gejubelt, wenn er sich verletzt hat und er hat es wirklich immer probiert, aber diese letzten 25 Jahre waren einfach zusammengefasst eine sehr toxische Beziehung und die möchte er nun beenden. Er macht Schluss mit uns quasi und er hat es quasi nochmal ein letztes Mal probiert, indem er sein Karriereende angekündigt hat. Das hat auch nur kurz funktioniert, hat er gemeint, Aber auch da ging es relativ schnell, dass die Fans immer mehr wollten. Nur ein Theme-Song hat er gesagt, nee, das ist meine Stimme, das ist mein Song, ihr kriegt keinen neuen Song. Neues Merchandise ist auch eher so eine Heuchlergeschichte, weil klar, die Cena-Sucks-Leute sind eh schlechte Menschen, aber auch die Let's Go Cena-Leute, die quasi das Merchandise kaufen, sind auch nur Heuchler, denn am Ende hat von denen nie jemand etwas für John Cena gemacht. Außer das Merchandise zu kaufen natürlich. Deswegen hat er gesagt, er ist kein Idiot wie diese Fans hier. Und genau, und ihn reich zu machen, genau. Und ihn reich zu machen. Nebenbei auch das. Deswegen wird er sich nicht mehr hier verstellen und er erkennt sie ganz genau, hat auch die Leute im Publikum aufgerufen, hat auch gesagt, so wie dieses Kind hier unten, werde ich nicht mehr eure Puppe sein und mich zum Witz machen. Übrigens auch dieser Ich-bin-unsichtbar-Witz der letzten 20 Jahre hält er auch für dumm und dämlich und jeder, der das witzig findet, ist ein noch größerer Trottel. Auf ein Stichwort kam dann Cody Rhodes. Unfassbarer Pop, also das war schon ziemlich krass. Ich weiß nicht, wie ich die Crowd grundsätzlich in Europa, Belgien einschätzen soll, aber wenn ich zum ersten Mal Raw schaue, denke ich mir, holy shit, Alter, Hulk Hogan hat auf jeden Fall mal Konkurrenz bekommen. Cody kommt, Leute singen mit, bejubeln ihn lautstark, Cody hat sich auch viel Zeit gelassen, Cena hat ihn nur blöd angeschaut. Und er hat gesagt, schau, ich habe mich eigentlich sehr gefreut auf diese Fehde mit dir, so Woche für Woche mit Promo-Duellen und auch das Match bei Mania, aber ganz ehrlich, dieser Mann, der vor mir steht, der ist ein ziemlicher Witz. Ich persönlich brauche den Mann, der auf diesem Shirt zu sehen ist. Weil, wenn du den nicht herausholst bei Mania, dann werde ich dich ziemlich easy in den Ruhestand, in den vorzeitigen Ruhestand schicken. Cena wollte nochmal quasi Fine Speech Kid sagen, aber Cody hat ihn unterbrochen und gesagt, no, I'm not a kid, I'm the WWE Champion. Hat danach das Mikro gegen die Brust von Cena geworfen und ist verschwunden. Und auch Cena wurde dann mit diesem Goodbye verabschiedet von der Crowd. Ja, ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt schon meine Meinung präsentieren? Möchtest du als erstes? Och, du, mach mal. Ich hab ja meine und ich bin schon ganz gespannt. Ja, also, ich werde kein Heuchler sein und sagen, ich habe wirklich lange bei WWE nicht mehr diesen Moment gehabt, wo ich unbedingt Raw sehen wollte. So unbedingt. Es gab schon hin und wieder so Folgen, die waren must-see, aber Cena als Heel, das war so für mich, okay, sobald man irgendwas von dem sehen kann, werde ich es mir reinziehen. Glücklicherweise war das volle Promo-Segment irgendwie gefühlt 20 Minuten später auch schon online, weil Raw Live ist ja quasi unmöglich zu schauen. Und ich hatte sehr große Erwartungen, sehr, sehr groß, viel zu groß wahrscheinlich. Und ich werde wahrscheinlich viele verärgert zurücklassen bei diesem Podcast, aber es ist meine ehrliche Meinung. Ich war enttäuscht. Es war nicht, der Inhalt war nicht das, was ich persönlich von einem Heel Cena wollte. Es ist zu sehr die alte Leier von jedem Heel, der zum Face turnt. Nämlich, ja, ihr habt mich schlecht behandelt und eigentlich war ich schon immer pissig auf euch und jetzt kann ich endlich mein echtes Ego, echten Gefühle freien Lauf lassen. Ich habe irgendwie auf was anderes gehofft von Cena, weil er hat die Kunst, das auch zu machen. Versteh mich nicht falsch, diese Promo von ihm war auch sehr, sehr gut. Sein Spiel mit den Fans, das kann niemand anderes. Da machen sie natürlich auch mit. Also das war ja unglaublich. Das Segment an sich ist auf jeden Fall eines für die Geschichtsbücher, aber für mich muss erst Zeit vergehen, damit ich es, glaube ich, als auch eine solche Kunst sehen kann. Ich glaube, ich habe mir auch zu sehr irgendwie etwas anderes erhofft. Ich verstehe irgendwie auch, dass er nichts verändert hat. Das passt auch zu dem Inhalt. Aber ich hätte sehr gerne, wenn nachdem das ja die letzten Tropfen seiner Karriere sind, ich hätte gewünscht, dass man es ein bisschen besser embraced. Keine Ahnung, dass er rauskommt in Jeans und einer Lederhose ohne Cappy und irgendwie vielleicht sogar einen leichten Bart, irgendwie einfach komplett so Hollywood-Cena. einfach so etwas, was man gesehen, was man in einem anderen Paralleluniversum quasi nur sehen könnte. Einfach, dass man sich die Augen reibt und denkt, what the fuck ist das? Das kann ja nicht Cena sein. Inhalt, wie gesagt, für mich, keine Ahnung, so ein bisschen so weinerisch, so ja, und ihr habt's mich, ich bin ein Human Being, ich bin Mensch und ich war eure Puppe und dieser Unsichtbarkeitswitz, das ist so schlecht und jeder, der es gut findet, ist ein Trottel. Es gab Nuancen, die fand ich gut, so wie er das kleine Kind auch mit hineingenommen hat, der Gesichtsausdruck vom Jungen, das war göttlich. Und tatsächlich für mich, so Cody ist Cody, aber Cody hat ihn hier besiegt. Und das hat man wahrscheinlich auch so gewollt, fair enough. Aber Cody hat ihn hier besiegt, er hat gesagt, das ist ein Witz hier. Das ist ein Witz, du bist ein Witz, ich werde dich easy besiegen, knallt ihm das Mikro an die Brust und lässt ihn zurück. Das, was ich halt nicht vorher gesehen habe. Und das habe ich mir auch gewünscht, eher in so einem Promo-Duell. Von daher, auch von Rocky war keine Rede, habe ich mir auch vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, wie das zustande kam. Das kann natürlich noch immer stattfinden. Und ich glaube, da wird auch mehr kommen. Aber das war für mich selbst einfach so, ich habe mir selbst in die Kniescheiben geschossen, weil die Erwartungen, die waren einfach nicht... Obwohl, als Cena kann ich mir schon persönlich sagen, dass ich es hätte auch mehr erwarten können, dass er vielleicht mehr raushaut. Das hier war... der Inhalt war mir zu lame, zu schwach. Man hat es nicht embraced, finde ich. Auch wenn, wie gesagt, das Ganze schon Sinn macht. Alles, was er sagt, macht Sinn. Aber, keine Ahnung. Ich hoffe, man weiß, was ich sagen will. Irgendwie, am Ende war ich enttäuscht. So, was ist deine Meinung? Ja, blöd, dass wir beide uns im Vorfeld nicht abgesprochen haben. Jetzt glaubt man wieder uns das nämlich gerade nicht. Denn mein Eindruck ist genau der gleiche. Also man kann hier mit zwei, okay, aus zwei Perspektiven drauf gucken. Erstmal, wie die Crowd hier mitmacht, das ist auf allerhöchstem Level. Das musst du erstmal hinkriegen. Gut, du hast das Glück, dass du in Europa bist. Gut, du bist hier Brüssel, ne? Simple Mordeu und so. Die Franzosen sind da ja auch immer sehr fanatisch und das ist ja nun auch nicht so weit weg. Und deswegen ist man hier ähnlich wie bei der Pay-Per-View-Crowd in Frankreich. Also die waren dabei. Das ist das perfekte WWE-Publikum, wie man es sich wünschen kann. Sie haben bei John Cena alles richtig gemacht. Und bei Cody haben sie auch in Reaktion, wie die WWE-Etage sie will, auch alles richtig gemacht. Das ist für alle Beteiligten super. Für WWE, für John und für Cody. So, dann bin ich auch vollkommen bei dir, wie John das rübergebracht hat. Das war auch großartig. Das wird auch seinesgleichen suchen. Das hat er richtig gut gemacht. Und er hat die Crowd auch meistens, nicht wie Rocky, aber ähnlich, eigentlich immer im Griff gehabt. Und es hat alles funktioniert. So, das war wirklich Nonplusultra. Aber was John Cena gesagt hat, das war wirklich mau. Das, nicht nochmal, nicht wie er es gesagt hat, nicht wie er es delivered hat. Das war, wie gesagt, großartig. Aber was er hier gesagt hat, hat mir überhaupt nicht gefallen. Es war der Standard-Lame-Heel-Gedröhle, dass man immer so hört, ja, ihr habt mich niemals wirklich appreciated, ich war eure Puppe, ging es jemals um mich? Nein, ihr seid wirklich schlimme Leute. Ich weiß nicht, wie oft er Bad People gesagt hat oder Pathetic oder also so Standard und auch Wiederholung und boah, Mann, John, hast du ja auch stark gemacht, aber das ist alles, da hätte ich irgendwie genau wie Chris, vielleicht war ich auch zu overhyped oder die Erwartungen waren zu hoch, da hätte ich einfach mehr erwartet. So, was ich auch wirklich nicht so gut fand, Cody kommt rein und sagt, du bist eigentlich ein ziemliches Muttersöhnchen. Alter, Cody, du wurdest von Rocky und Cena übelst abgefertigt. Man hat dich da wirklich humiliated, man hat dich beleidigt, man hat dich in Lächerlichkeit preisgegeben, man hat dich vernichtet. Da gehe ich doch nicht nach so einer Attacke in den Ring und sage, boah, du Cena, du bist ein Weichei. Alter, da prügel ich den doch die Scheiße aus dem Hirn, wenn ich den das nächste Mal vor die Flinte bekomme, also in Wrestling-Logik. Aber nein, er sagt nur, oh, du, so hast du aber beim Main-Event aber keine Chance gegen mich, da musst du schon den alten Cena wieder rausfinden, sonst werde ich dich früh in Rente schicken. So, Leute, das ist alles. Damit habt ihr aber die ganze Story irgendwie wieder mehr als down to earth runtergeholt. Das war wirklich, das war ein Letdown, finde ich. Chris sagt, Cody hat die Promo hier gewonnen. Finde ich gar nicht. Ich fand sie beide langweilig, was das angeht. Cody war einfach Cody. Der hat einfach sein Ding gebracht. Und John hat alles versucht. Und insofern bin ich wieder bei Chris. Er hat ihn nicht beerdigt. Er hat eher sich selbst so ein bisschen beerdigt mit dieser Promo. Also John Cena hat seine Beerdigungskünste gegen sich selbst gewendet sozusagen. Und dass Cody einfach nur sein Cody-Gedröhne rausgehauen hat, wirkte dann gar nicht so peinlich wie sonst. Denn ich bleibe dabei, wenn John Cena irgendwie von der Leine gelassen worden wäre, hätte er Cody auch zerfleischt. Aber John Cena ist nicht von der Leine gelassen worden. Er hat sich selbst so als den weinerlichen John dargestellt, was seinen Turn, finde ich, stark relativiert und auch die weitere Fehde, ehrlich gesagt, relativiert. Aber Cody stands tall, also Cody wins, lol, hat das Promo-Duell gewonnen. Aber ich finde, er hat es nicht mal wirklich gewonnen. Ich fand das nicht gut, was Cody da gemacht hat. Auch wie er es delivered hat, nicht. Man lebt eben davon, dass man jetzt mit John den größten Heel-Turn vielleicht ever gebracht hat. Auf jeden Fall einen der wichtigsten bei WWE überhaupt. Und dass John das standardmäßige Skript großartig rüberzieht und Cody eben entsprechend nicht beerdigt und davon entsprechend profitieren kann. So habe ich es gesehen. Und ich weiß nicht, wie du die Road jetzt noch da heiß kriegen willst. Man muss gucken, dass Rocky noch irgendwie ein, zwei Mal vor die Flinte kommt und da noch ein bisschen Feuer reinbringt. Aber für mich war dieses Segment ein Stück weit leider ein Letdown. Und es lag nicht an Cenas Performance. Es lag nicht an der Crowd. Es lag am Inhalt. Und ja, ich weiß nicht, Chris, sind wir da jetzt zu streng oder kriegt man das noch wieder hin? Ich weiß auch nicht, wie willst du es denn wieder heiß kriegen? Für mich ist es wirklich abgekühlt jetzt. Schau, ich hatte ja auch irgendwie, also nicht Sorgen, es ist ja unsere Meinung, aber das ist, wahrscheinlich werden viele das gefeiert haben, ja, und sich eine andere Reaktion erhofft haben. Für mich ist einfach, das ist etwas. Generational ist so das einzige Wort, was mir einfällt. John Cena ist ein Heel. Und wir haben nur noch ein paar Monate dieser Karriere. Dass man da nicht einfach so komplett eskaliert mit neuen Dingen. Ja, ich möchte auch nicht ein Mark sein oder sowas. Aber man, gib mir diese dämlichen Videospiel-übertriebenen Sachen. So, kleid ihn neu ein, gib ihn, ich meine, ich habe auf YouTube so viele coole Theme-Songs von Fan-Kreationen gehört, wo ich mir gedacht habe, holy shit, da ist so viel möglich und dann kommt er mit dem normalen rein, die Fans singen natürlich perfekt mit und das sieht auch schön aus, hübsch mit Gold und Rot und das werden die Fans kaufen wie warme Semmeln, aber der Inhalt war einfach so wirklich etwas, was zu oft schon gemacht wurde, es ist einfach viel zu viel und klar, am Ende dreht sich es eh irgendwie immer um das Gleiche, dass man sich von den Fans betrogen fühlt, ja. Aber ich glaube, mit Cena, mit Rocky, mit Triple H hast du da drei Köpfe, Kreative, die hätten sich da was anderes einfallen lassen können. Und ich frage mich echt so, dass man sich da auf das einigt, also man hat Cenas Künste hier natürlich gesehen, aber zu was deren. Das Einzige, wo ich gehypt war, als er angefangen hat mit Listen Kid, da war ich zum ersten Mal, okay, let's go, prügel auf ihn ein und dann wird er unterbrochen von Cody. Nächste Woche in Glasgow werden sie ja nochmal aufeinandertreffen. Ich sage mal so, da ist auf jeden Fall was drin für mich noch. Ja, ich möchte es nicht aufgeben, nur du musst halt drastisch da jetzt mal Flamme reinkriegen und ich glaube, das geht nur dann, wenn Cena und Cody sich bevorstehen, übrigens auch noch ein wichtiger Aspekt, klar, eigentlich hätte Cody auf ihn sofort einprügeln müssen, das, was sie ihm beim Rumble angetan haben, ist crazy. Und er muss einfach so richtig raushauen, ja, so Geschichten, die nah an der Realität sind, das geht nicht anders und dann kannst du das Ganze sicherlich nochmal heiß kriegen, aber der Start war für mich doch arg enttäuschend, so wie die ganze Abschiedstour, muss ich sagen, und deswegen hoffe ich einfach, dass man nächste Woche in Glasgow dann nochmal ein neues Kunststück uns präsentieren kann, à la Elimination Chamber, weil man befindet sich halt noch immer in etwas, was viele noch gar nicht glauben können, nämlich John Cena ist ein Heel und ich glaube, man muss einfach da mehr rausholen und klar, Cenas Merchandise-Deal bei WWE. Ich habe oft genug gelesen und gehört, dass das einer der besten ist im Wrestling-Business. Dass er dieses Shirt nicht ablegen möchte, verstehe ich schon. Aber er wird so oder so im Dezember spätestens nie wieder dieses Merchandise anziehen, was er behauptet hat. Deswegen hätte er es auch schon vorher ablegen können. Aber gut, wir werden sehen, was in Glasgow passieren wird. Da werden sich auf jeden Fall wieder gegenüberstehen. Aber das hier sind wir uns einig, ohne Besprechung war für uns beide eigentlich nicht das Gelbe vom Ei. Gab es ein No-Holds-Barred-Match zwischen Penta und Ludwig Kaiser. Kaiser davor mit einer Promo, wo er gesagt hat, dass er quasi Penta besiegen wird und quasi wie letzte Woche eigentlich die Aufmerksamkeit auf sich lenken möchte. War ein ganz gutes Match. Ich habe mir hier auch ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Aber Penta gewinnt, hat danach eine Promo gehalten und gesagt, dass jetzt sein Ziel die Intercontinental Championship sein wird. Und da habe ich doch gefühlt mal Bock. Bron Breakker gegen Penta, das ist eines jener Matches bei Mania, da wäre ich auf jeden Fall zu haben. Dann gab es ein paar Segmente mit Ray und Dragon Lee, die sind panisch auf der Suche nach Chad Gable. Judgment Day, man spürt da auch schon Animositäten. Die haben da noch im Main Event, zu dem ich gleich komme, weitergeführt und das wird wohl langsam so das Zerbrechen sein, zumindest der Abschied von Finn Balor. Dakota gewann gegen Ivy Nile, das freut mich persönlich natürlich. Gab wieder Ablenkungen natürlich. Nachdem man ja letzte Woche ein Segment hatte, das mir super gut gefallen hat, wo man mit Io Sky und Bianca Belair das Match für Mania auf den Weg gebracht hat, hat man gesagt, das war so gut, machen wir das gleiche nochmal mit einem Vertragsunterzeichnungssegment. Und man hat das gleiche gemacht, finde ich. Io hat wieder ein paar Worte fallen lassen. Wie gesagt, ich bin einfach kein Fan davon, muss jetzt nicht nochmal besprochen werden. Bianca hat auch das gleiche gesagt, dass sie quasi sich zum Champion krönen wird. Und dann kam wieder Rhea heraus und hat gemeint, ja, eigentlich müsst ihr gar nicht auf mich achten, ich werde das Gleiche machen wie du, liebe Bianca, ich werde mir das Ganze einfach nur anschauen. Und dann haben sie sich wieder quasi Wortgefechte in den Kopf geworfen, Io kam wieder dazu, wurde wieder mit einer Ohrfeige quasi beseitigt, dann gab es einen Brawl und sowohl Io als auch Bianca landeten dann auf den Tisch, der nicht brechen wollte oder war es auch nicht geplant, keine Ahnung. Rhea schnappt sich den Vertrag dann und unterzeichnet von selbst. Und jetzt natürlich passiert das, was wir alle schon gewusst haben. Es wird ein Triple Threat Match geben um die Women's World Championship. Und der Aufbau für mich echt nicht gut. Also niemand sieht hier wirklich gut aus. Io als Champion wird irgendwie dämlich dargestellt. Aber auf das Match selbst freue ich mich persönlich schon. Das wird, glaube ich, ein ziemliches Kunstwerk, vor allem weil alle drei dazu auch in der Lage sind. Aber ich finde, die Segmente irgendwie, es will bei mir generell, merke ich gerade so bei diesen Main-Matches so nicht so das Feuer hochkommen. Ich weiß nicht. Das hier war kein Segment, das mir persönlich gefallen hat. Du unterbrichst, wenn du... Ja, nee, würde ich hier tatsächlich beipflichten. Also gerade was man mit Io macht. Also das geht komplett gegen das, was sie ausmacht, was das Besondere an ihr ist. Bianca wirkt irgendwie auch, ja, ich bin zwar da, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich eher mit Jade mich da auseinandersetzen würde oder ob ich jetzt hier in dieser Fehde bin. Und Rhea läuft entweder Dominik hinterher oder irgendwelchen Titelmatches. Also das ist alles... Also Rhea hat man auch ziemlich runtergerockt, Storytelling-mäßig, finde ich. Also, heieiei. Mal gucken, ob sie es nochmal schafft, sich da selbst rauszuholen. Sie hat es ja schon mal geschafft, auf großartige Weise. Aber hier hat man wirklich allen drei Damen keinen Booking-Gefallen getan. Ja, sie hatte auf jeden Fall die Lage. Also ich erinnere nochmal an diese Promo, das war nach ihrem Titelverlust. Das gibt es, glaube ich, nur auf YouTube zu sehen. Für alle, die sich das anschauen wollen, einfach googeln. Da zeigt man halt, was man ohne Skript wirklich machen kann. Das hat Ludwig Kaiser auch oft genug gemacht. Aber ja, in der Main-Show ist es dann doch was anderes. Ich, wie gesagt, ich möchte irgendwie auch nicht eintreten weiter auf Jey Uso. Er hat gegen Austin Fury innerhalb von 30 Sekunden gewonnen. Danach gab es wieder den Sleeper-Ansatz von Gunther, dass dieses Mal konnte sich Jay befreien. Ja, es ist einfach nicht meine Fehde. Das ist wirklich nicht gut. Ich finde es auch irgendwie blöd, dass man Austin Fury hier innerhalb von 30 Sekunden verlieren lässt. Ein Mann, der vor einem Jahr, zwei, anderthalb Jahren John Cena bei WrestleMania besiegen konnte. Das muss nicht sein. Das ist irgendwie blöd. Fans feiern Jay Uso, fair enough. Aber für mich ist das irgendwie von vorn und hinten nicht gut. Ich habe irgendwie echt gar keinen Bock auf Jey Uso. Mich nervt die Entrance auch mittlerweile sehr, sehr stark. Und ja, ich bin, ja, weiß nicht. Wir haben echt viel dazu gesagt schon. Ja, aber es ist over, ne? Und was es over ist, ja, dann haben wir auch keine Argumente, wir beide. Wir können dann sagen, wie wir es persönlich sehen. Ich bin auch vollkommen bei dir. Aber wenn ich jetzt WWE-Chef wäre, würde ich sagen, Jay, jiete stundenlang bitte durch die Gegend, solange es sich verkauft, ja. Ob man da am Ende am eigenen Ast muss man mal sehen. Aber derzeit sind die WWE-Fans wirklich mit allem cool, was passiert, so scheint es, und feiern sich und das Produkt. Und dann würde ich auch sagen, komm, go with it, auf geht's. Und was Chris und Andy da denken, so völlig Wumpe, ja, ist leider so. Absolut, ja, more power to you guys, aber ich glaube, es wird nicht lang dauern, bis die Fans, glaube ich, auch gegen Jay turnen, aber das hatten wir bei Cody auch gedacht. Interessant auch so eine kleine Anekdote, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, das Wort immer wieder. Offenbar wurde diesem Match 11 Minuten oder so gestohlen, weil Cena zu lang geredet hat. Und da denke ich mir so, man, wir sind bei Netflix und gefühlt hat man irgendwie trotzdem, es wird alles zensiert und man kommt trotzdem in Zeitprobleme, wo ich mir denke, hä, das macht absolut gar keinen Sinn, aber keine Ahnung, die Sponsoren sind offenbar sehr, sehr strikte Menschen. Ja, auch WWE selbst, ne? Man macht sich da wohl bei WWE auch diesen Stress, also Netflix scheint da wohl relativ entspannt zu sein, aber näher stecken wir da auch nicht drin, vielleicht hat sich da ja auch mittlerweile wieder was getan, ja, aber es ist tatsächlich, wie es ist. Genau, aber genau, finde ich persönlich sehr spannend. Latino World Order gewinnen gegen American Made. Natürlich noch immer die Frage, wer ist der mysteriöse Luchador? Ja, noch immer nicht geklärt, die Situation. Ich hoffe mal, bei Mania gibt es die Auflösung. Seth Rollins kam in den Ring. Das werde ich schnell abkürzen. Also, wie gesagt, hat sich natürlich wieder mit den Fans da feiern lassen, mit seinem Theme-Song. Und hat grundsätzlich am Ende einfach nur gesagt, schau, die Situation ist folgende, bei SmackDown werde ich Roman Reigns konfrontieren und das Ganze hier regeln. Und ja, ich denke mal, die Situation wird auch hier zu einem Triple Threat Match hinauslaufen. Und dann kommen wir auch schon zum Main Event, ein Intercontinental Championship Match. Bron Breakker gewann gegen Finn Balor in 12,5 Minuten. Eingriffe von Dominic Mysterio und Kalito. Aber das hat dann natürlich dazu beigetragen, dass Finn Balor verliert und Breakker verteidigt. Und ja, deswegen wird es wohl darauf hinauslaufen, dass es eine Fehde zwischen Balor und Dominic geben wird, offenbar. Und vielleicht wird es auch für WrestleMania langen. Oh Gott. Und ja, Breakker geht auf Penta, darauf habe ich Bock. Aber das ist halt so, diese Raw-Ausgabe hatte für mich das Potenzial für eine All-Timer-Episode. Vor allem mit Cena als Heel. Und wenn du da ein bisschen mehr Star-Appeal noch, weil so Main-Event ist cool natürlich für Braun, aber Finn Balor als Gegner, das ist halt dann diese typische House-Show. Und das finde ich so witzig, wie WWE da diesen schmalen Grat immer tanzt. So die erste Ausgabe von Saturday Night's Main-Event, habe ich auch geglaubt, okay, ist ein Pay-Per-View. Und dann hat sich herausgestellt, ist eine bessere House-Show. Und hier habe ich auch gedacht, okay, Monday Night Raw in Europa, ziemlich cool, aber dann ist es eigentlich so eine House-Show. Wenn Cena nicht da gewesen wäre, wäre das eigentlich so überhaupt nicht würdig gewesen, ins Fernsehen zu kommen. Also crazy. Trotzdem sehr, sehr spannend. Aber unterm Strich in dieser Woche beide Ausgaben so, Ich würde es zusammenfassen mit einem Wobei ich überlege jetzt gerade, also Penta gegen Breakker wird sich tragen von selbst und könnte eins der heißesten Matches sogar werden auf der Card. Aber mal ganz ehrlich, wie willst du denn Balor gegen Dominic überhaupt booken? Also warum soll da irgendwer sich, also Dominic boost du aus, weil man das eben so macht. So. Aber warum sollte ich denn Balor bejubeln? Also der creepigste, langweiligste, blödeste tritt gegen den Oberheel an, so nach dem Motto. Was erwartet man sich denn da für Reaktion? Also ich würde mich da auch leicht verarscht fühlen, wenn ich so ein Match auf die Karte bekomme. Als erst kommt Dominik, den buhe ich aus, und dann kommt Balor, oder schlafe ich ein. Also was Also Chris, was, siehst du, ich bin völlig sprachlos ob dieser Ansetzung und Ja, dieses Gedankens. also ich meine, den Vorteil, den dieses Match hat, ist halt schon eine längere Vergangenheit natürlich der Stables. Finn Balor und Dominik sind da schon länger drinnen. Aber klar, da hat man einfach bei Finn Balor auch keinen Aufbau geleistet. Jetzt unabhängig davon, ich glaube, der ist bei uns beiden schon ziemlich hinüber. Einfach, da ist nichts mehr Neues passiert. Ja? Und jetzt kommt auch diese Fehde, glaube ich, einfach zu spät, weil beim Judgment ja einfach zu viel passiert ist, hat sich zu viel verändert, und ich glaube, es wurde auch zu sehr zu einem Witz-Stable. Und Ja. jetzt sie jetzt gegeneinander zu stellen, ist halt ziemlich wertlos, weil auch Dominik ja nichts gewonnen hat. Dominik wird auch meistens dann, was ich sehr schade finde übrigens, dann meistens für Matches rausgeholt, wo er dann irgendwie verarscht wird. Und man hofft einfach, dass die Fans ständig jubeln. Und das ist so die Gefahr auch WWE, glaube ich, ruht sich auf vielen Sachen aus. Sie ruhen Ja. sich aus, dass sie bei LA Knight jubeln. Sie Ja. ruhen sich aus, dass sie bei Dominic buhen. Und sie machen auch nichts mehr. Es gibt eigentlich auch, es gibt keinen Grund, eigentlich auch Dominic jetzt auszubuhen. Weil er macht ja nichts großartig. Er ist einfach da und hat eine Freundin. Okay, so wie die ganze Welt. Das ist das Normalste der Welt. Deswegen. Und Finn Balor hat gefühlt die letzten 300 Matches verloren und ist ein creepy Onkel, der den Hotelschlüssel von Liv gestohlen hat. Also es ist sehr, sehr mutig, aber das, wie gesagt, glaube ich, hat noch immer den Vorteil, dass einfach noch eine längere Fehde dahinter steckt. Deswegen fair enough. Man wird ein Promo-Video locker hinbekommen, weil Judgment Day gefühlt seit ja, da war noch Edge bei WWE, ja. Und da wird man das schon zusammenbasteln können, aber das Match an sich, ja, besser als Damian Priest gegen Drew McIntyre wird es, sage ich. Also wrestlerisch glaube ich das nicht, aber was die Kurzweiligkeit angeht, bin ich wieder bei dir. Aber da musst du ja Balor als langsamer zum Face turn. Und wer wird denn das kaufen? Also Nee, Dominik niemand. als Face, Gott bewahre. Also puh, schwierig. Aber Balor ja wird ja auch nicht besser. Oder Kalito kriegt den Spot. Das wäre ja auch ganz putzig, weil Kalito finden wir alle putzig. Ja, schwierig, muss man tatsächlich sagen. Aber das war's, Freunde der Sonne. Wir haben die Weeklies damit besprochen und wir müssen jetzt eben gucken, wie es weitergeht. Jetzt sind wir immer noch in Europa. Wir werden also abzuwarten haben, was Roman uns erzählt. Und wir dürfen auch gespannt sein, was nächste Woche bei Cena gegen Cody Teil 2 noch passieren wird. Und das soll dann der Cliffhanger und die Überleitung sein. Wir sind jetzt zeitlich ein bisschen tatsächlich, es pressiert ein bisschen, aber wir wollen es uns nicht nehmen lassen, zumindest ein paar Grüße rauszuschicken. Der Royal Rumbler auf der Startseite sieht es, wie sagt er, so ein bisschen differenziert oder differenzieren. Er meint, er weiß, wir können mit Cody nichts anfangen. Wir schaffen es aber ganz gut, das subjektive Empfinden zwischen und dann mal Berichterstattung zu differenzieren. Das freut mich. Aber er meint, dieses Mal fehlen unserer Argumentation doch ein paar Details. Hat das dann auch dargelegt. Müsste ich jetzt ein bisschen ausführlicher noch reingehen. Könnt ihr auf der Startseite euch dann natürlich angucken. Er meint, am Ende ist auch nicht böse gemeint. Nee, alles gut. Also wir sind ja über jegliche Kritik erhaben sind wir nicht, aber wir sind für jegliche Kritik dankbar und spreaden die dann hier auch natürlich ganz gerne. Und ja, wie gesagt, ich sehe das ein bisschen anders. Er sagt zum Beispiel, dass Cody auch nicht gegen Rocky an Relevanz verloren hat. Darüber kann man, wie gesagt, streiten. Ich habe da eine andere Auffassung, weil ich glaube, dass ja, nee, du hast schon recht, kann man so sagen. Also ich habe auch gesagt, dass Cody eher durch Rocky gemacht wurde, ist aber auch falsch. Denn insofern passt das schon, was der Royal Rumbler sagt. Cody war vorher schon over und deswegen passt das schon. Er sagt auch vollkommen zu Recht, dass er am Mike sicher nicht mit Rocky mithalten kann. Das stimmt. Aber als Konterpart zu Rocky kaufen ihn die Fans eben. Und insofern Will ich da gar nicht widersprechen. Näheres könnt ihr auf der Startseite euch angucken. Don't Say My Full Name hat ein gewisses Problem mit der Road to WrestleMania. Und zwar eins, und da hat er, finde ich, einen Punkt, dass man einige wirklich potenzielle Mania-Matches bereits in Weeklies gebracht hat. Roman gegen Solo um die Ulla Faller. In der Tat hätte man drüber nachdenken können, aber da war die Zeit schon ziemlich weit fortgeschritten mit der Bloodline gegen Bloodline-Story. Oder Rollins gegen Punk im Steel Cage. Wäre vielleicht auch ein Mania-Match gewesen. Owens gegen Zayn möglicherweise auch. Also da hat er natürlich, finde ich, einen Punkt. Das kann man so interpretieren. Matt Austin resigniert und sagt also, Mania fühlt er dieses Jahr überhaupt nicht. Nach der Raw-Ausgabe in Brüssel sagt er sogar noch weniger als zuvor. Er unterstützt das, was Don't Say My Full Name gesagt hat. Und das sind die herzlichen Grüße von der Startseite. Was hat der gute Chris auf YouTube? Ja, ich habe ganz interessante Sachen bei YouTube. Und zwar Hermes Hater, finde ich sehr cool, dass der sich meldet. Er ist zwar nicht mehr so stark im Wrestling drin, trotzdem durch uns quasi auf dem aktuellen Stand gehalten. Eine gelungene Abwechslung auf der Nachtschicht. Das freut mich sehr. Liebe, liebe Grüße. Ja, auch von mir. Und du weißt ja, die Tür ist ja nie zu. Ne? Ja. Also wenn man wieder Zeit und Lust hat, war ja auch im Team immer recht engagiert und so. Also klar, da sagt er einfach Hallo und wir kennen ihn ja und dann kommt er wieder rein. Aber umso cooler, dass er bei uns ab und zu noch mal reinhört, stimmt. Ja, es hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Ja. Meister Proper wird gegrüßt. White Waves meint, Flair soll Cena einen Tiefschlag verpassen, damit er die Nummer 17 nicht holt. Dr. Blue Jules fragt, wann Chris Mania kommt. Ich glaube, wir hätten schon Lust, das zurückzubringen. Wir müssen aber das Konzept ein bisschen überarbeiten. Das deswegen, wir kommen auf euch zurück. Jose Jack Mourinho ist jetzt nicht übermäßig begeistert, dass es Richtung Triple Threat Match geht, aber er bringt eine spannende Konstellation hinein. Es sind alles drei quasi Faces, beziehungsweise Tweener, die gegeneinander stehen. Und es gibt hier keinen eindeutigen Heel, was natürlich auch sehr interessant ist. Das habe ich mir nämlich noch gar nicht gedacht bei der Sache. Chris Pieper soll gegrüßt sein. Ich grüße ganz lieb den FCZ-Fan. Er hat uns nochmal eine Chance gegeben, weil es war letztes Mal zu negativ. Ja, aber jetzt fliegt er bestimmt wieder raus, weil... Das habe ich mir jetzt auch gedacht. Oh, lieber FCZ-Fan, es tut mir leid, aber ich weiß nicht, das war einfach diese Woche irgendwie nicht so dolle. Aber ich vielleicht gibt's auch, dass wir uns noch gar nicht so groß geändert haben seitdem. Aber offenbar sind das Details, die wir schon gar nicht mehr so mitbekommen. Ja, deswegen. Also liebe Grüße auf jeden Fall. Fatality Brutality soll gegrüßt sein. Pasi Hasi der Vierte und Mr. Im. Perfekt. Vielen lieben Dank für die Kommentare. Auch André Wilke soll es auch noch gegrüßt. Der hat nämlich auf Mr. Imperfect geantwortet. Ja, also derzeit auf YouTube tatsächlich wieder eine ganze Menge los. Ich grüße den Real Bad Guy, der die letzte Woche Ausgabe als eine Top-Ausgabe interpretierte. Und ich glaube, war Stone Cold Fozzy, der hat, ich muss das prüfen, bitte nochmal, der bei unserem letzten Wochenrückblick, dem 316., sagte er Whip in 316. Ich musste sehr lachen. Das war in der Tat ziemlich, ziemlich cool. Ja, nächste Woche will ich dann Spotify auch wieder aufgreifen. Das ist immer so ein Rumgeklick, wenn man die Spotify-App öffnet. Aber alle, die auf Spotify jetzt schreiben, die kriegen eine Grußgarantie fürs nächste Mal. Das sei hiermit festgehalten. Ja, mein lieber Chris, also wir sind auf der Road und ich habe es einleitend gesagt und ich sage es am Ende nochmal. Irgendwie ist sie langweilig für uns, aber irgendwie passiert auch wieder ein bisschen was. Und vor allen Dingen irgendwie, Chris, das Produkt funktioniert offenbar. Es funktioniert offenbar blendend. Oder täuscht das? Ich meine, die Fans drehen ja regelmäßig durch, die Hallen sind voll, das Produkt ist heiß. Sind wir zu blöd für das Produkt oder ist das Produkt zu blöd für uns? Also irgendeiner muss ja was falsch machen. Also im Zweifelsfall sehe ich immer die Schuld bei mir. Ja, das ist immer gut. WWE sieht sie generell nie bei sich. Insofern ergänzen wir uns da perfekt, ja. Wir sind schuld, Problem genug. Wir sind schuld. Bei mir ist so... Also ich möchte gar nicht mehr viel dazu zu sagen, um die Leute zu entlassen, aber ich glaube, es ist einfach so, man hat viel gesehen. Und ich glaube, es ist auch für WWE, glaube ich, schwierig, neue Sachen sich auszudenken. Und ja. Die Mania Card, die war ja die letzten Jahre nicht anders. Es gab, welches Match habt ihr gehabt, das das Äquivalent zu Damian Priest, Drew McIntyre war, wo man nichts gesehen hat? Massig. Wegen diesem Licht, AJ gegen Orton? Ja, das war AJ gegen Orton. Genau, das ist halt so das typische Beispiel für mich. So ein Match, das muss eigentlich gut sein, aber live oder vorm Fernseher irgendwie vergeht das, weil man fühlt es nicht. Und das ist dieses Jahr auch. In der Halle auch. Ja, genau. Auch. Ja. Wir haben es nicht gesehen. Aber keine Ahnung, ich denke mir einfach auch aufgrund des neuen Regimes und Netflix und was auch immer, vielen neuen Augen, habe ich vielleicht einfach geglaubt, okay, man wird uns hier was komplett Neues und Ihres präsentieren. Und verstehe mich nicht falsch, das haben sie auch. Wir haben John Cena Heel-Turn bekommen, das ist unglaublich. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, man will als Fan, glaube ich, immer mehr. Und da hat John Cena vielleicht recht, uns zu hassen. Ja, und man muss ja auch sagen, im Vergleich zu dem, was es mal war, es ist ja immer noch stark. Das ja, wollen wir auch. Gott das im ist Himmel. Der wichtige Schlusssatz hier an dieser Stelle. Es hat ja alles Hand und Fuß, das muss man ja auch sagen. Es ist manches ein bisschen gerusht, manches nicht so toll, das mit Rhea zum Beispiel nicht so super, aber es wird immerhin eine Geschichte erzählt und die ist meistens stringent. Und das finde ich ist ein positives Schlusswort, das ist unter Hunter immer noch so. Dass Chris und ich mich ja trotzdem nicht so richtig fühlen, meine Güte, das ist dann ja auch unser Problem. Und ich bleibe auch dabei, dass WWE nicht alles immer toll macht. Aber zumindest ist Hunters Booking irgendwo stringent und der ein oder andere Knalleffekt ist da. Und am Ende wird diese Mania eh die Mania sein, wo Cena Heel turnt. So, und der Rest ist dann vielleicht mal das ein oder andere Match, das noch erinnert wird. Aber im Prinzip ist es Cenas Mania hier. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und dann hast du eben das, was du in die Geschichtsbücher packen kannst und womit du dann später 50 Highlight-Videos dann füllen kannst. Ja. Und mehr brauchst du nicht für eine WrestleMania, wenn der Rest einigermaßen funktioniert. Also Mania ist ja auf dem Weg zum Super Bowl. Also da feierst du das Event und was da selbst passiert, das nimmst du mit oder du bist schon besoffen und kriegst es gar nicht mehr mit. Also es ist das Drumherum, es ist ja, der super Brand. Beispiel. Ja. Und dann feiert man das eben. Und es wird wieder so sein, dass aus der ganzen Welt die Leute hinfliegen. Jedes Jahr wird es ungefähr 50% teurer. Aber das Produkt wird dadurch nur umso heißer. In der interessanten Situation befindet man sich. Und dann sei das für heute unser Schlusswort. Wir werden weiter berichten und verfolgen, was passiert. Ja, Chris, du sagst Tschüss und ich sag dann auch Tschüss, bitteschön. Ja, das heißt, man sieht sich dann bald zu einem sehr teuren Mittagessen wieder. Und es liegt an den Fans. Es liegt an den Fans, genau. Würde Nexus sagen. Deswegen, ja, hat viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf die nächste Woche. Aus irgendeinem Grund glaube ich die ganze Zeit, dass Mania am 1. April ist. Und ich bin geschockt, dass es noch ein Monat ist. Aber das werden wir auf jeden Fall noch aushalten. Und deswegen schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr über die Folge haltet und wo ihr euch treffen möchtet. Ob in Frankfurt oder in München, egal. Und deswegen vielen, vielen Dank und bis bald. So sieht's aus. In dem Sinne, wir freuen uns auf euch nächste Woche weiter Europa Part 2. Und mal gucken, was Cena und Cody machen. Mal gucken, was Roman so erzählt. Vielleicht bleibt uns das Triple Threat ja doch erspart. Vielleicht nicht. Wir werden es erleben und werden mit euch drüber sprechen. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss. Ciao.